Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, mal wieder eine deutsche Episode von Omega Tau. Ich hatte ja schon, glaube ich, in der letzten englischen bemerkt, dass ich halt durch meine Amerika-Reisen relativ viel englisches Material aufgenommen habe und deshalb das Deutsche ein bisschen zu kurz kommt. Aber das wird sich auch wieder ändern. Heute haben wir eine Episode zu einem Thema, das mir, oder uns, Nora und mir eigentlich, lange auf dem Herzen lag. Wir hatten ja vor einer ganzen Weile mal die Episode zu Geld und Staatsfinanzierung. Und da liegt natürlich nahe, dass man sich auch mal über das Thema Banken unterhält. Und die Gelegenheit hatten wir, ich glaube, letzten Herbst war das irgendwann. Ich habe es schon vergessen, wann wir das aufgenommen haben, schon ein paar Wochen her. Und wir haben uns unterhalten mit Hans-Peter Burghof. Der ist Professor an der Uni Hohenheim in Stuttgart. Bei Stuttgart, eigene Universität, und hat da den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen. Und mit dem haben wir uns anderthalb Stunden lang unterhalten über, wie Banken funktionieren und alles, was damit zusammenhängt. Viel Spaß. Mein Name ist Hans-Peter Burghof. Ich bin Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Ich bin gelernter Volkswirt von der Universität Bonn, habe auch viele Jahre an der Universität in München verbracht. Mhm. Okay. Und wir wollen uns über Banken unterhalten. Mhm. Wie fangen wir denn da an? Was ist eine Bank? Was ist eine Bank oder wozu ist eine Bank eigentlich gut? Ja, Banken erfüllen natürlich viele Funktionen. Ich denke, zwei der wichtigsten sind zum einen, dass die Bank liquide Mittel der Wirtschaft zur Verfügung stellt. Weil jeder braucht zum Bezahlen Geld, liquide Mittel. Und Banken bilden gewissermaßen einen Pool für die gesamte Wirtschaft. Das Problem bei liquiden Mitteln ist, dass man dieses liquide Geld nicht anlegen kann. Das heißt, das bringt keinen Ertrag. Das liegt dann quasi nur rum. Mhm. Und deswegen sollte man in einer effizienten Volkswirtschaft möglichst wenig davon haben. Deswegen hat man die einzelne Bank als Pool, auf den viele verschiedene zugreifen können, und auch das Bankensystem als Ganzes als ein großer Pool von Liquidität, der die Wirtschaft am Laufen hält. Und das Zweite ist, dass Banken ja Intermediäre sind. Das heißt, sie bieten eine Geldanlage, hoffentlich eine sichere Geldanlage für Leute, die zu viel Geld haben. Und sie leihen Geld aus an die, die Geld benötigen. Und dabei verändern sie den Charakter dieses Geldes. Das nennt man eine Transformationsfunktion. Das heißt also, es gibt sehr einfache Transformationsfunktionen, zum Beispiel, dass man schlicht die räumliche Transformation macht. Das heißt, hier gibt es mehr Überschuss, da gibt es mehr Nachfrage, dann vermittelt die Bank. Oder das nennen wir Losgrößentransformation. Viele kleine Einlagen werden gebündelt zu einem großen Investment oder umgekehrt. Die wirklich interessante Funktion ist die der sogenannten Risikotransformation. Das heißt, die Bank ist in der Lage, den Charakter des Risikos der Anlage zu verändern. Wenn ich mein Geld bei der Bank anlege, zumindest solange das Bankensystem gut funktioniert, ja, dann ist das Geld sehr sicher angelegt. Ich muss mir auch nicht viel Gedanken darüber machen. Tu das auch gar nicht. Während die Bank selber ihr Geld durchaus riskant, zum Beispiel in Unternehmenskrediten, anlegt. Mhm. Dabei hat sie verschiedene Techniken. Das eine ist, das kann man relativ leicht nachmachen, sie streut das Geld über viele Anlagen hinweg. Eine gut aufgestellte Bank hat ihre Anlagen immer sehr gut gestreut. Und das Zweite ist, dass sie halt auch selbst genau und sorgfältig prüft, wo sie das Geld anlegt. Das nennt man Delegated Monitoring. Das heißt, sie überwacht für uns. Wir haben delegieren die Überwachung der Geldanlage an die Bank. Und die Bank sollte über eine gute Technologie verfügen, um genau zu wissen, wo und wie sie ihr Geld anlegt. Das erleben wir, wenn wir einen Kredit aufnehmen, dann überprüft die Bank halt unsere Kreditwürdigkeit. Und wenn der Kredit dann läuft, dann guckt die Bank immer wieder mal rein. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann interveniert sie auch manchmal und versucht, das Verhalten zu verändern. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, für eine Bank Geld anzulegen? Also sie könnte Gold kaufen oder Kredite vergeben oder Aktien kaufen. Ja. Das ist jetzt so das, was mir einfällt. Ja, das traditionelle Kerngeschäft der Bank ist, tatsächlich Kredite zu vergeben, weil da kombinieren sich diese beiden Elemente. Einerseits, man kann breit streuen und andererseits, man kann gut überwachen. Mhm. Bei Gold, nun, Gold liegt halt rum. Da ist nicht viel zu überwachen, außer dass man einen guten Tresor braucht, damit das keiner klaut. Und bei Aktien, da ist in der Regel sehr viel Information sowieso schon auf dem Markt. Das heißt, das weiß jeder. Da hat die Bank keinen besonderen Vorteil gegenüber anderen Anlegern. Nichtsdestotrotz, eine Bank wird natürlich eben, weil sie gut gestreut sein sollte, in allen diesen Anlageformen aktiv sein. Das Kerngeschäft der Bank ist aber traditionell das Kreditgeschäft auf der Aktivseite der Bilanz. Das heißt also, klassisch wird eine Bank Geld von Kunden einlagern, gibt ihnen dafür Zinsen. Genau. Prozentsatz X. Mhm. Und gleichzeitig nimmt sie dieses Geld und gibt es Leuten, die Geld benötigen, für einen Zinssatz Y größer X. Ja? Also sollte in der Regel größer X sein, sonst kann die Bank nicht existieren. Genau, die Differenz ist das, was die Das Bank nennt man da eine Marge. Mhm. Banker denken immer in Margen. Das sind also solche Zinsdifferenzen, die man hoffentlich an einem Geschäft dann auch verdient. Mhm. Und diese Marge zahlen wir quasi für die Leistung, dass die Bank für uns unsere Einlage gut streut. Überlegt streut, also mit System, das macht man nicht so willkürlich, sondern mit System. Und dass sie zum Zweiten diese Kredite überwacht. Dann nebenbei muss die Bank auch noch einen Gewinn machen, damit sich das Geschäft auch tatsächlich lohnt. Ja. Und der ganz klassische Fall ist eben tatsächlich der, dass die Bank das Geld nicht an der Börse in Spekulationen oder sonst was sozusagen unterbringt, sondern in richtigem Kredit für richtige Menschen oder Firmen in der richtigen Welt. Also, richtig, ne? das ist das Kerngeschäft. Aber nochmal, die Bank muss gut streuen. Ja. Wenn sie nur Kreditrisiken hat, dann ist das auch nicht so gut. Dann wird so ein bisschen Risiko an anderen Stellen, würde das Gesamtrisiko der Bank deutlich verringern. Okay. Also deswegen, es ist kein Fehler, wenn eine Bank in diesen anderen Geschäften auch drin ist. Okay. Es ist aber die Frage, wie viel sie davon macht. Ja. Also ich will mal ein Beispiel nennen, wenn sie zum Beispiel in großem Umfang Staatsanleihen kauft, dann ist das möglicherweise ein Fehler, weil sie dann nämlich eine Risikokonzentration im bestimmten Feld hat. Mhm. Das ist jetzt bei den südeuropäischen Staaten ja ein ganz massives Problem, dass da große Blöcke entstanden sind. Und zum Zweiten, weil in der Regel die anderen Marktteilnehmer ja auch genauso gut Bescheid wissen wie die Bank über die Bonität dieses Landes. Das ist ja alles öffentlich und einigermaßen transparent. Da hat die Bank keinen großen Vorteil. Ist das der Unterschied zwischen Geschäftsbank und Investmentbank? Das, was ich beschrieben habe, würden Sie jetzt eher als Geschäftsbank bezeichnen. Mhm. Eine Investmentbank leistet im Kern etwas anderes. Eine Investmentbank ist eher das Fenster zum Kapitalmarkt. Das heißt, sie vermitteln den Zugang zum Kapitalmarkt. Das heißt, sie sind weniger intermediär. Das heißt, dass sie selber Einlagen hereinnehmen und dann mit eigener Haftung dann Kredite vergeben, sondern sie sind eher Informationsvermittler, so der Schlüsselhalter für den Kapitalmarkt. Also wenn Unternehmen auf den Kapitalmarkt wollen, dann haben die meistens nicht die Expertise, nicht die Information, nicht den Zugang zu Investoren. Und das vermitteln dann die Investmentbanken. Mhm. Und das ist häufig sehr große, international aufgestellte Institute sind die halt in der Lage, Investitionsvolumine am Kapitalmarkt zu mobilisieren, die viel größer sind, als das irgendjemand sonst mobilisieren kann. Ich hätte noch mal eine Frage zu diesem klassischen Kreditgeschäft. Mhm. Kann man jetzt für eine typische deutsche Bank zum Beispiel sagen, wie so ungefähr immer das Delta ist zwischen dem Sollzins und dem Guthabenzins? Nein, das können Sie nicht, weil natürlich die Kredite vollkommen unterschiedlich sind. In diesem Delta muss ja nicht nur drin sein die Kosten der Bank, der Gewinn der Bank, sondern es muss ja vor allem ein Risikoaufschlag drin sein dafür, dass manche Kredite eben auch nicht zurückgezahlt werden. Und das Besondere am Kredit, im Kredit ist vertraglich genau geregelt, wie viel zurückgezahlt werden muss, aber viele Kredite werden halt nicht so bedient wie vereinbart. Und je nach Kreditform ist das ganz, ganz unterschiedlich, wie viel das ist. Deswegen haben manche Kredite sehr hohe Zinsen und andere relativ niedrige Zinsen. Das heißt, die Bank mittelt das dann einfach und guckt, dass am Ende des Jahres genügend für die eigenen Mitarbeiter und den eigenen Gewinn übrig bleibt. Ja, oder? Sie versucht das möglichst wenig zu mitteln, sondern sie versucht natürlich möglichst individuell rauszufinden, wie ist denn das tatsächliche Risiko. Nein, mit Mitteln meine ich Streuen der Gesamtrisiko. Nein, aber das ist ein interessanter Aspekt dabei. Lassen Sie mich darauf eingehen. Wir haben tatsächlich im Bankensystem eine Form von Marktversagen, nennen wir das. Das nennen wir Kreditrationierung. Und die hat genau mit diesem Mittelproblem was zu tun. Das nennt man adverse Selektion. Das ist ein sehr generelles ökonomisches Phänomen, was man sehr schön an diesem Beispiel veranschaulichen kann. Wenn Sie als Bank eine Gruppe von Kunden haben, die Sie so einigermaßen für ähnlich halten, dann werden Sie genau das tun, was Sie gesagt haben. Sie werden nämlich mitteln. Sie werden also so einen Durchschnittszins für diese Qualität der Kunden verlangen. Jetzt hat die Bank aber ein Problem. Das ist das adverse Selektionsproblem. Die Kunden, die eine deutlich bessere Bonität haben, das heißt also, die eigentlich einen viel günstigeren Zins kriegen sollten, die schauen sich das an und sagen, was soll das? Das ist nicht mein Zins, da bin ich nicht dabei und gehen raus. Ja. Was bleibt, sind die schlechten Kunden. Die, in dem Sinne, dass sie eigentlich einen höheren Zins zahlen müssten. Wenn die Bank das richtig antizipiert, also richtig voraussieht, dann wird sie schon von Anfang an einen höheren Zins fordern, was aber dazu führt, dass auch von diesen etwas schlechteren Kunden wieder die Hälfte rausgeht. Und so kann man sagen, wenn man nicht gut informiert ist über seine Kunden und zu viel mittelt, dass der Markt vollkommen versagt, weil man am Ende nur noch als Kunden die schlechtesten in dieser Gruppe hat. Und mit rausgehen meinen Sie, dass die den Kredit verlassen und woanders ihr Geld umschulden? Sie versuchen irgendwo anders einen Kredit zu bekommen oder sie sagen, zu den Zinsen mache ich das eh nicht, dann brauche ich halt kein neues Auto, weil dieser Zins ist eigentlich unfair, der spiegelt meine Bonität nicht wieder. Mhm. Das ist ein ökonomisches Phänomen, was Sie in ganz vielen Stellen haben. Das klassische Beispiel ist der Gebrauchtwagenmarkt, wo tendenziell die Käufer nicht so genau wissen, wie gut die Qualität des Autos ist. Deswegen beim Gebrauchtwagenmarkt eine Tendenz hat, dass immer nur ganz schlechte Autos auf den Markt kommen. Mhm. Hier ist das genauso. Es ist eine Form von Marktversagen, die dazu führt, dass in bestimmten Situationen Leute, die eigentlich einen Kredit brauchen können, dann eben doch keinen kriegen. Weil der Zins zu teuer wäre. Weil der Zins dann zu teuer wäre und weil sie davon die Finger lassen. Ja. Und das ist ein Problem, das man umgehen muss, indem man halt versucht, Untergruppen in seinen Kunden zu schaffen. Ein Beispiel dafür, ein klassisches Beispiel für Deutschland. Im 19. Jahrhundert haben halt Bürger, Adlige und Kaufleute haben Kredit bekommen, aber die Handwerker und Bauern nicht. Mhm. Weil die waren ein bisschen riskanter und die hat man dann da rausgeholt und hat gesagt, das ist jetzt hier Kreditrationierung, nur die Bürger kriegen was. Und dann hat man halt eben ein eigenes Segment für die geschaffen, hat also eigene Institute, die speziell auf die ausgerichtet waren. Da waren die Zinsen wahrscheinlich ein bisschen höher, weil es ein bisschen riskanter war. Aber so hat man dann wenigstens erreicht, dass die auch Kredit bekamen. Mhm. Okay. Okay, das heißt, wenn ich zu einer Bank gehe oder zu mehreren Banken gehe und nach Zinsen für Kredite frage und ich bekomme unterschiedliche Zahlen genannt, dann liegt das nicht nur daran, dass vielleicht die eine Bank irgendwie ein höheres Gewinnziel hat oder gerade schlechter dasteht und deswegen mehr Gewinn machen muss, sondern vielleicht hat die eine mich auch einfach anders einsortiert als die andere. Richtig, denn es ist so ein bisschen die Kerntechnologie der Bank, diese Einsortierung des Kunden, das heißt die Bonitätsprüfung nennen wir das. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, ganz, ganz wichtig, wie gut eine Bank das kann. Und da hat man dann unterschiedliche Systeme. Die großen Banken haben ihre eigenen Systeme. Die vielen kleinen Banken in Deutschland haben dann in der Regel in der Gruppe für die Volksbanken, für die Sparkassen Systeme, weil man braucht natürlich auch, um so ein System gut laufen zu haben, sehr viel Input-Information. Ja. Das heißt, man braucht viele Kredite aus der Vergangenheit, aus denen man lernen kann, welcher Typ von Kunde denn jetzt riskanter ist und welcher nicht. Das heißt, im Endeffekt läuft es so, dass man versucht, den Kunde wird befragt, der nennt bestimmte Eigenschaften, was weiß ich, wo er wohnt, wie viel er besitzt, was er Einkommen hat, was er Beruf hat und so weiter. Er bringt auch Unterlagen bei, um zu prüfen, dass das auch wahr ist. Genau, Und dann wird eben der übliche, sagen wir mal, statistische Magie hier verwendet, die dann sagt, der ist zuverlässig oder weniger zuverlässig. Ja, wobei das Besondere bei der klassischen Deutschen Bank ist, dass man nicht nur diese Daten einfach verwendet, dafür gibt es eine Abteilung in der Bank, die das macht, sondern dass man halt auch den Kundenkontakt hat. Mhm. Im klassischen Bankgeschäft ist sehr viel Bauchgefühl dabei. Mhm. Was ist das für ein Mensch? Wie schätze ich den ein? Und das können Sie nicht, rationalisieren in diesem Sinne, sondern da brauchen Sie wirklich einen Kontakt zum Kunden. Ja. Es gibt unterschiedliche Typen von Banken heutzutage. Es gibt sogenannte Kreditfabriken, die erzeugen in großer Zahl relativ kleine Kredite genau auf der Grundlage bloß dieser eingespeisten Informationen. Da wird also gar nicht lang geguckt, weil Gespräch mit dem Kunden ist teuer, dauert Zeit, muss man Mitarbeiter hinschicken. Und es gibt halt typische Universalbanken, die halt wirklich ihre Kunden kennen und wo dann irgendwo nur aus der Kundenkenntnis heraus nochmal ein Informationsvorsprung rauskommt. Im klassischen, zum Beispiel Mittelstandsgeschäft, das hat man in Studien gesehen, ist diese sogenannte weiche Information extrem wichtig. Diese Analyse, ist das nicht auch genau das, was die Schufa macht? Ja, aber die Schufa macht das natürlich nur auf der Grundlage von harten Daten. Klar. Und sie macht es auf der Grundlage eines eingeschränkten Informationszuganges, weil sie halt nur bestimmte Dinge überhaupt erfährt. Mhm. Also eine Bank weiß natürlich deutlich mehr als die Schufa. Das heißt aber, die Bank fragt im Zweifelsfall die Schufa. Die Bank fragt die Schufa und nimmt die Informationen von der Schufa als zusätzliche Information in ihre Kreditwürdigkeitsprüfung rein. Könnte auch sagen, das ist so ein bisschen eine Art Knockout-Kriterium. Ja? Also wenn die Schufa sagt, das geht gar nicht, der hat schon mal Kredite nicht zurückgezahlt in jüngster Zeit, dann kann die ganze übrige Kreditwürdigkeitsprüfung so positiv sein, wie sie will. Dann gibt es natürlich keinen Kredit. Ja. Wir haben vorhin gesagt, im Kerngeschäft verdienen Banken ganz vereinfacht mit dieser Zinsdifferenz Geld und mit cleverem Management des Risikos, haben wir gerade diskutiert. Banken haben auch Gebühren, Fragezeichen. Haben die noch andere Einkommensformen? Bleiben wir mal gerade bei Geschäftsbanken und nicht bei den Investmentbanken. Also Banken verdienen natürlich auch an Gebühren. Viele dieser Gebühren sind aber eigentlich verbunden mit einem Kredit- oder Anlagegeschäft. Insofern muss man die eigentlich in die Zinsen reinrechnen. Ja. Also wenn Sie irgendwo bei der Bank ein Konto eröffnen, weil Sie ja Ihre Geld anlegen wollen und kriegen dafür eine Gebühr, das macht man, glaube ich, heute nur noch sehr wenig, oder die Gebühren auf ein Kreditkonto, die werden heute einfach in die Zinsen eingerechnet. Ja. Das ist eine alte Technik der Banken, die haben Preismodelle immer gehabt, wo an verschiedensten Stellen verdient wird und dann für den Kunden nicht mehr transparent ist, wie viel die Bank wirklich verdient. Das ist ein Marketing-Trick, ziemlich böser Marketing-Trick, den aber die Banken heute so nicht mehr machen dürfen oder nur eingeschränkt machen dürfen, sondern sie müssen Effektivzins angeben. In der Hinsicht am schlimmsten sind ein ganz spezieller Typ von Banken, das sind nämlich die Institute, die Kreditkarten ausgeben. Die machen das ja ganz massiv, weil sie an ganz verschiedenen Stellen verdienen und dem Kunden ist überhaupt nicht klar, wie viel die Kreditkartenfirma an ihm verdient. Also die Kreditkartengebühr, dann muss, glaube ich, der Händler, der die Kreditkarte annimmt, bezahlen. Eine Provision und dann zahlt man selber auch nochmal eine Provision dafür. Echt? Und ja, natürlich, wenn Sie im Ausland zum Beispiel anreisen, dann müssen Sie für einen Auslandseinsatz auch nochmal Geld zahlen. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von so versteckten Gebühren und Kosten, die da entstehen, die dazu führen, dass Kreditkartenfirmen ausgesprochen intransparent sind für den Kunden. Dann gibt es häufig noch irgendwelche Boni, die dagegen gerechnet werden, besondere Zusatzleistungen, Versicherungen, man kombiniert das dann mit anderen Leistungen und dann fragt man sich, lohnt sich das? Ist das jetzt eine günstige Versicherung oder nicht? Der Kunde hat keine Chance, das wirklich einzuschätzen und greift dann vielleicht auch mal aus Prestigegründen zu der Kreditkarte in Platinform oder so, weil er glaubt, das sei ganz toll und sieht gar nicht, dass er ein ganz, ganz schlechtes Geschäft möglicherweise damit macht. Ja, klar, ich meine, da hat natürlich eine Institution immer den Vorteil. Die haben die Daten alle zusammen, die haben Software, die haben Systeme, die wissen, wie die Kosten sind. Es wäre eigentlich Aufgabe des Verbraucherschutzes, dafür zu sorgen, dass Kunden auch relativ transparent wissen, wie viel sie zahlen. Das ist bei den Banken heute so. Für einen Kredit kriegst du einen Effektivzins. Der hat auch gewisse Schwächen als Maß für den Preis, aber es ist zumindest mal ein einheitliches Maß. Bei Kreditkartenfirmen ist das nicht so. Und teilweise ist ja noch schlimmer, die Leute, die nicht Kreditkarten benutzen, zahlen ja den Kreditkartenpreis mit. Weil wenn sie die Kreditkarte nicht nutzen, sie zahlen ja trotzdem die gleichen Preise im Laden. Naja. Und die Preise im Laden beinhalten die Kosten für die Kreditkartenfirma. Also das ist also schon ein raffiniertes System, was sich da ausgedacht wurde. Und wenn man ganz böse ist, dadurch, dass, also ganz böse wäre, würde man sagen, Kreditkarten treiben Leute ja auch zu hohem Konsum, was ja möglicherweise auch nicht immer im Interesse des Konsumenten ist. Wobei ich da jetzt mal sagen würde, da gilt dann die Privatautonomie, Erwachsene müssen wissen, was sie tun. Ja, klar. Also dann zu sagen, das ist wie mit einem Auto, wir können auch Leute nicht daran hindern, sich einen Porsche zu kaufen, wenn sie 18 Jahre alt sind. Das tun sie trotzdem, obwohl sie das natürlich deutlich verführen könnte, zu schnell zu fahren. Natürlich, ich bin auch weit davon entfernt, bei sowas immer den Staat oder sonst jemanden verantwortlich zu machen, aber es ist schon so, wenn ich leichter an Kredit rankomme und wenn die Gesellschaft ganz allgemein akzeptiert, dass man halt auf Pump auf der Kreditkarte kauft, dann führt es zu mehr. Das sieht man in Amerika vor allem. Ja, also ja, da spielt das eine ganz große Rolle. Ja, klar. In Deutschland hält sich das in ganz engen Grenzen. Genau. Die Kreditkartenfirmen tatsächlich verzweifeln ziemlich an Deutschland, weil die deutschen Kunden keinen Kredit aufnehmen. Das ist für die also sehr, wir wenden das als Zahlungsinstrument, aber wir nehmen sehr wenig Kredit Kreditkarte auf. Ich krieg monatlich meine Kreditkarte mit dem Volksbankkonto verrechnet. Und es ist nicht so, dass ich sozusagen einen riesigen Berg an Credit Card Schulden habe, wie das in Amerika anscheinend üblich ist. Aber es hat anscheinend auch was mit der Qualität des Bankensystems zu tun. Wir haben aus Kundensicht in Deutschland ein sehr gutes Bankensystem, das also den Kunden vielfältige Angebote macht. Da musst du nicht zu einer teuren Kreditkartenfirma laufen, sondern du hast Angebote, Privatbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen. Und wenn du einen Kredit haben willst, dann kriegst du den da. In der Regel jedenfalls, wenn nicht alles dagegen spricht. Und das scheint in Amerika schwieriger zu sein. Da sind die Banken wohl nur sehr deutlich zögerlicher bereit, auch kleinen Leuten, Privatleuten, kleinen Unternehmen Kredit zu geben. Ja. Sieht man zum Beispiel bei kleinen Unternehmen in den USA. Die meisten kleinen Unternehmen haben keinen Bankkredit. Ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo die meisten kleinen Unternehmen sehr deutlich Bankkredit haben. Sie haben gerade Sparkassen, Genossenschaftsbanken erwähnt. Wollen wir das kurz aufspannen, das Spektrum, was es da gibt und die Unterschiede? Können wir gerne machen. Das deutsche Bankensystem ist ein sehr spezielles Bankensystem, das es so nicht noch einmal auf der Erde gibt. Es verfolgt das sogenannte Drei-Säulen-Modell, dass wir haben drei Gruppen von Banken, die sich vor allem dadurch unterscheiden, dass die typische Bank dieser Gruppe eine besondere Rechtsform hat. Das sind einerseits die Sparkassen als öffentlich-rechtliche Institute, das heißt also, die haben eine Stadt oder einen Kreis, dem sie quasi gehören, eigentlich den Bürgern dieser jeweiligen Region. Wir haben die Genossenschaftsbanken, die gehören ihren Mitgliedern, aber eine Genossenschaft ist eher wie ein Verein organisiert und nicht wie eine kapitalistische Firma. Das heißt also, hier hat jedes Mitglied das gleiche Recht, egal wie viel Geld es investiert hat, welchen Kapitalanteil es hält. Volksbanken sind bei den Volksbanken, Volks- und Raiffeisenbanken, genau. Das sind die genossenschaftlichen Kreditinstitute. Und wir haben die typischen, auch sonst überall zu findenden, privaten Banken. Wenn sie groß sind, sind sie in der Regel an der Börse notiert und gehören dann ihren Eigentümern, im Fall von an der Börse notierten Unternehmen, Aktiengesellschaften, den Aktionären. Also Deutsche, Dresdner oder Allianz oder wie dem jetzt genau heißt. Dresden, da gibt es jetzt nicht mehr. Commerzbank. Commerzbank, ist genau. Also inzwischen, ja, ja. Nur noch als Teilgeschäft der Commerzbank in Dresden gibt es die Dresdner noch. Ah ja, okay. Also es gibt jedenfalls eine ganze Reihe von privaten Banken, die sind auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her. Das Besondere daran ist, dass man in diesem Markt in Deutschland Partner hat, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Nämlich im Fall einer privaten Bank, die soll Gewinn maximieren, allerdings nicht mehr so kurzfristig wie jetzt noch vor der Finanzkrise, sondern die sagen natürlich heute alle, wir werden das langfristig in einer langfristigen, stabilen Partnerschaft machen. Aber sie sind gewinnmaximierende Institute. Genossenschaftsbanken wollen ihre eigenen Mitglieder fördern. Das heißt also, eine Genossenschaftsbank, die ganz erfolgreiche Geschäfte macht auf Kosten der eigenen Mitglieder, ist nicht erfolgreich, sondern da muss der Service und der Preis für die Mitglieder stimmen. Und Sparkassen haben einen Gemeinwohlauftrag. Das heißt, die müssen versuchen, in eine Region zu fördern, die Menschen in einer Region zu fördern. Häufig in der Praxis des einzelnen Geschäftes ist das nicht so unterschiedlich. Ja, klar. Weil, wissen Sie, wenn jemand keine Bonität hat, dann hat er keine, egal ob da eine Sparkasse, eine Volksbank oder eine private Bank drauf guckt. Ja. Und auch die genossenschaftlichen Banken und die Sparkassen brauchen Eigenkapital, das heißt auch sie müssen Gewinn machen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Verhalten dieser Banken unterschiedlich und das ist für uns als Kunden sehr schön. Wir können gucken, was für einen Partner wir brauchen. Wir haben also quasi einen Menüansatz. Mhm. Ja? Dieses Drei-Säulen-Modell hat noch einen zweiten großen Vorteil, meiner Ansicht nach. Fusionen sind nicht über diese Gruppen hinweg ohne weiteres möglich. Ah ja, okay. Also sie können eine genossenschaftliche Bank gar nicht kaufen, weil die gehört den Mitgliedern. Da müssen sie die Mitglieder insgesamt abkaufen, das funktioniert nicht wirklich. Mhm. Sparkassen gehören den Bürgern. Das ist auch, kann man auch nicht so richtig leicht privatisieren. Und umgekehrt wehren sich natürlich auch die privaten Banken. Das ist dann aber schon mal vorgekommen, dass sie von öffentlichen Instituten gekauft werden. Mhm. Warum ist das möglicherweise ein Vorteil? Auf den ersten Blick ist es ein Nachteil. Ja, es gibt einen Markt für Unternehmenskontrolle, der dafür sorgen soll, dass die Unternehmen immer denjenigen gehören, die sie am wertvollsten einsetzen können. Mhm. Ja, das ist so eine Fiktion, da sind lauter Management-Teams, die laufen rum und man überlegt sich, welches Management-Team passt zu welchem Unternehmen und dann sehen die Kapitalgeber das und dann geben die dem Management-Team das Geld, um genau das Unternehmen zu kaufen. Ja. Das ist natürlich eine abstrakte Vorstellung aus Wolkenkuckucksheim. Tatsächlich eignet sich natürlich nicht jedes beliebige Management-Team auf dem Globus dafür, jetzt eine regionale Volksbank zu managen, sondern das ist ein relativ enger Kreis. Insofern, wir verlieren nicht so schrecklich viel Effizienz, wenn dieser Markt für Corporate Control, nennt man das, ein bisschen eingeschränkt ist. Andererseits, weil das so ist, kann man in Deutschland nicht Marktmacht zusammenkaufen. Regionale Marktmacht ist aber der Schlüssel zu hohen Gewinnen, aber eben auch hohen Preisen für die Kunden. Wenn die Kunden keine Alternative mehr haben und vor allem die vielen kleinen Kunden, die kleinen Leute, die kleinen Unternehmen vor Ort in einer kleinen Stadt, in einem Dorf, ja, wenn die keine Alternative haben, dann müssen sie eben das annehmen, akzeptieren, was ihnen an Preis und an Qualität von dem einzigen Anbieter vor Ort geboten wird. Ja. Deswegen drängen die Banken ganz heftig auf das nennen sie dann Konsolidierung. Wir müssen unseren Bankenapparat konsolidieren. Aus irgendwelchen Gründen ist das Wort positiv besetzt. Wir machen immer größere Banken. Für den Kunden ist das schlecht. Es zerstört den Wettbewerb. Deutschland hat den großen Vorteil, sie haben in jedem mittelgroßen Dorf immer eine Alternative. Wenn die Sparkasse nicht tut, was sie wollen, dann gehen sie zur Volksbank und gucken mal, was da passiert. Ja. Ja, das ist eine privilegierte Situation des deutschen Kunden. Die führt dazu, dass die deutschen Kunden hinsichtlich der Gebühren und hinsichtlich der Leistungen relativ gut dastehen im internationalen Vergleich. Mhm. Und das heißt, in anderen Ländern gibt es dieses Drei-Säulen-Modell nicht? Haben die dann nur Privatbanken? Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welches Land Sie betrachten. Es gibt so einen gewissen Mainstream, auch in der Ausbildung zum Beispiel von Finanzfachleuten an den Universitäten. Die haben dann immer die große Geschäftsbank und die Investmentbank vor Augen. Realität ist das nicht so. Je nach Land haben Sie ganz unterschiedliche Bankensysteme. Großbritannien zum Beispiel haben Sie ganz überwiegend die große kapitalmarktorientierte Bank. Was dazu führt, dass die Kunden sehr leiden, weil sie halt in der Fläche überhaupt kein Angebot mehr haben. Mhm. Da müssen sie häufig sehr weit fahren, bis sie zu der Bank kosten, weil So eine Zweigstelle ist teuer. Und wenn sie die Marktmacht haben, das Ding einfach zu schließen, dann machen sie das, weil dann fährt der Kunde halt. Das sind dann seine Kosten, nicht ihre. Ist doch viel besser für die Bank. Ja? Also da haben sie ein sehr, sehr pro bankenorientiertes System. Frankreich hat so ein Übergangssystem. Das heißt, die haben auch genossenschaftliche Banken und Sparkassen gehabt, aber haben die sehr stark privatisiert, sehr stark an den privaten Banken angenähert. Und sie haben tendenziell auch eher größere Banken, haben auch diese Volksbanken und sparkassenartigen Banken in größeren Einheiten zusammengefügt. Mhm. Italien hatte ein großes Sparkassensystem, hat das vollkommen privatisiert inzwischen. Der Unicredito ist die größte dieser Sparkassen. Mhm. Italienisches Bankensystem war sehr zersplittert, extrem ineffizient. Jetzt ist es nicht mehr zersplittert, aber auch wohl nicht sehr effizient trotzdem. Also da ist nicht so schrecklich viel Fortschritt erzielt. Ja, sich nur geändert. Anders aber nicht besser. Ja doch, es hat sich sicher einiges geändert. Das kann man sehr schön in Großbritannien beobachten. Großbritannien zum Beispiel hatte früher auch sowas wie Bausparkassen. Mhm. Ja, die nannten sich dort The Building Societies. Ja, und da kam auch, hat man so ein bisschen genossenschaftlichen Gedanken gehabt, wie man das macht. Und dann hat man irgendwie festgestellt, das ist irgendwie altmodisch, das muss abgeschafft werden, die müssen ganz normale Kapitalmarktbanken werden. Das hat man gemacht und der Effekt war, ja, auf die Kunden erstmal keinen besonderen Effekt, aber die Vorstandsgelder, die sind gewaltig durch die Decke gegangen, die sind gewaltig gestiegen, was zeigt, dass diese Banken offenbar viel effizienter waren. Berühmteste dieser Banken ist Northern Rock, die haben wir alle kennengelernt in der Finanzkrise. Das war dann hat dann einen entsprechenden Bankrun ausgelöst. Ja. Sie sehen, die Bankensysteme sind sehr, sehr unterschiedlich. Viele haben ähnliche Strukturen gehabt wie das deutsche Bankensystem. Sie haben aber diese Strukturen überwiegend abgelegt, eben weil da aus dieser deutschen Struktur nicht so schrecklich viel Gewinn entsteht. Ich muss sagen, solange mir keine Bank gehört, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Hauptsache die Leistungen für die Kunden sind klar. Gut. Ja. Man muss also fragen, welche Perspektive hat man auf dieses System? Ja. Es gibt ja noch den Begriff der Beraterbank, der mir irgendwie mal untergekommen ist. Was ist denn das? Ja, gut, das war damals ein Werbeslogan einer der großen Frankfurter Banken, die halt ihre Berater besonders geschult hat. Zufällig weiß ich das, wir waren damals in München sehr stark daran involviert in diese Schulung dieser Berater. Die haben gesagt, der Berater muss umfassend wissen, was für die Geldanlage wichtig ist. Das ging also hauptsächlich um die Geldanlage. Mhm. Banken beraten Kunden auch bei der Geldanlage. Banken sind in dem Sinn nicht nur Finanzintermediäre, sondern man nennt das auch ein Informationsintermediär. Sie sammeln Informationen, geben die an den Kunden weiter und helfen ihnen. Mhm. Ist ein ganz großes Problem in dem Augenblick, wo die Bank zu sehr am kurzfristigen Gewinn orientiert ist, weil sie da nicht mehr vernünftig beraten kann. Sondern dann aus der Beratung wird ein Produkt verkauft. Ja, genau. Egal, was der Kunde will und braucht, er muss jetzt unbedingt eine Lebensversicherung haben. Weil da verdienen die Bank heute für Geld. Die Vermittlung natürlich dann Geld bekommt. Genau. Das ist ein ganz großes Problem, das wir im Bankensystem die letzten Jahre hat, was sich also zugespitzt hat, dass also viele Berater dann auf Teufel komm raus ihren Kunden was verkauft haben. Die wurden dann von Vertriebsmanagern entsprechend geschult. Das wurde dann optimiert. Da wurde jedem klar gemacht, diese Woche hast du so und so viel verkauft. Und dann wurden diese Vertriebsleute massiv unter Druck gesetzt, damit sie dann verkaufen auf Teufel komm raus. Auch das ist uns in der Finanzkrise vielleicht sogar erfreulicherweise um die Ohren geflogen, weil da halt ganz viele Kunden festgestellt haben, die Bank steht gar nicht auf meiner Seite. Und jetzt arbeiten halt die Banken massiv daran, dass sie den Kunden wieder klar machen, wir stehen doch auf eurer Seite, wir beraten euch. Natürlich müssen wir dabei fairen Gewinn machen, sonst geht das nicht. Aber wir werden euch nicht auf Teufel komm raus alles verkaufen. Also sprich, bei einer Beraterbank bezahlt man für die Beratungsleistung und die Bank verdient nicht an irgendwelchen Gebühren für die Vermittlung. Nein, das ist wieder Produkts. Was anderes. Also, also Beraterbank, jede Bank wird von sich sagen, dass sie eine Beraterbank ist, weil sie ihre Kunden berät. Ja. Den Begriff vielleicht. Nein, es gibt natürlich Banken, spezielle Banken, bei denen man für die Beratungsleistung bezahlt. Genau. Das gibt es auch, aber das ist ein ganz kleines Segment. Nennen sich die? Wie heißt das? Fällt mir jetzt nicht ein. Okay, also die hatte ich jedenfalls gemeint. Ja, ich weiß, ja. Okay. Also die Quirinbank ist, glaube ich, so. Genau, ja. Nochmal, jede Bank wird sagen, sie ist eine Beraterbank und jede Bank wird sagen, dass sie ihre Kunden objektiv berät. Ja. Es gibt einige Banken, die dann sagen, dann sollten wir auch nicht verdienen an der Vermittlung von Produkten oder am Verkauf von Produkten, sondern wir sollten an der Beratung verdienen. Das heißt, der Kunde muss dann irgendeinen fixen Betrag pro Beratung auf den Tisch legen und bezahlen. Ja. Und dann kriegt er von uns ein vollkommen unabhängiges Urteil. Ja. Spielt im deutschen Bankenmarkt fast keine Rolle. Es gibt ein paar Nischenspieler, die das machen, aber der deutsche Kunde ist das nicht so gewohnt. Ja, ich will es mal so aussagen. Ja, wir hatten aber auch ein überlegenes System. Solange die Bank einigermaßen zuverlässig dich für beraten hat, konntest du in Kauf nehmen, dass sie dafür dann vielleicht irgendwo ein bisschen was verdient hat beim Verkauf. Und du musstest dir nicht Gedanken darüber machen, nehme ich jetzt die Beratung in Anspruch oder nicht. Ja. Ja, das heißt also, du hattest nicht das Risiko, dass du, ja, dass du dann 100 Euro auf den Tisch legst für nichts. Ja. Ja. Also das war schon ganz gut eigentlich. Nur in dem Augenblick, wo die Bank halt dann anfängt, kurzfristig Gewinn zu maximieren. In dem Augenblick bricht das System natürlich zusammen. Ja, ja. Das habe ich jetzt aber noch nicht verstanden. Mhm. Wenn ich jetzt zu so einer Bank gehe, wo ich für die Beratung bezahle und ich gebe denen 100 Euro, dann legen die ja das Geld trotzdem an und ich kriege dafür Zinsen. Richtig. Ja, natürlich. Dann das ist das, gewinnt dann daran die Bank gar nichts? Daran sollte die Bank dann gar nichts gewinnen. Das also heißt, ich zahle dann wirklich nur für die Beratung und die Zinsen, was die anlegen, kriege also ich 100% raus. Der kritische Punkt sind vor allem Provisionen, die die Bank dafür bekommen hat, dass sie die Produkte anderer verkauft hat. Diese Provisionen haben die Banken immer einbehalten für sich selber. Aber das heißt, das ist dann nicht mehr dieses klassische Modell, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich mein Geld zur Bank bringe. Da ist die Bank reiner Vermittler. Da ist die Bank dann reiner Vermittler, ja klar. Okay. Mhm. Das heißt, es trifft auch mehr für die Investmentbanken dann eigentlich zu. Nein, das trifft also auch für die normalen Banken zu, wenn sie zum Beispiel vermögende Privatkunden beraten. Okay, ja. Die legen ihr Geld in der Regel bei einer Bank an, aber eben einen großen Teil des Vermögens auch nicht, sondern das legen sie dann halt am Kapitalmarkt an oder in Fonds. Also sprich, wenn ich mein Depot bei der Volksbank habe, dann verkaufen wir die Volksbank. Dann haben sie wahrscheinlich auch ein Volksbank-Sparkonto oder ein Festgeldkonto, aber sie werden natürlich einen großen Teil ihres Geldes nicht bei der Volksbank haben. Genau, und wenn wir dann die Volksbank zum Beispiel jetzt eben Fonds verkauft, an denen sie dann an der Vermittlung verdient, nicht am Gewinn, den ich mache, sondern an der Vermittlung, dann haben wir genau diese Problematik. Da haben wir das Problem, weil dann wird möglicherweise die Volksbank, der Volksbankberater, das Produkt verkaufen, wo er die höchste Provision bekommt, nicht das Produkt, was am besten zu ihrem Portfolio passt. Genau. Und weil der eben ein quasi externes Produkt vermittelt, ist ihm letztendlich auch egal, wie gut meine Bonität ist oder wie gut das Produkt ist, weil damit hat er ja eigentlich nichts zu tun. Damit hat er nichts zu tun. Er ist ja nur Vermittler an der Stelle. Das ist ihm also im Grunde genommen egal. Und wenn er dann sehr kurzfristig denkt, dann denkt er, in 2-3 Jahren fliegt das zwar uns um die Ohren, aber da bin ich schon längst wieder woanders. Ja. Und Bonität spielt da, glaube ich, auch keine so große Rolle, weil Geldanlage heißt, ich habe schon Geld, das ich mitbringe. Ja klar, dann ist Ihre Bonität egal, aber die Bonität des Produktes ist natürlich wichtig. Ja, ja klar. Die müsst ihr ja auch prüfen, da müsst ihr wissen, das ist Beispiel aus der Finanzkrise, Zertifikate sind Papiere, bei denen man sein Geld ganz gezielt anlegen kann und dabei ganz bestimmte Risiken übernehmen kann. Man zum Beispiel darauf wetten, dass ein bestimmter Index, ein Aktienindex nach oben geht oder ein bestimmter Preis fällt oder so. Das kann man alles in solchen Zertifikaten abbilden, weil die enorm flexibel gestaltbar sind. Kleiner Haken bei Zertifikaten ist, die werden von Banken ausgegeben. Mhm. Und das heißt also, das Zertifikat ist nur so gut wie die Bonität der Bank. Wenn ich also als Berater einem Kunden ein Zertifikat verkaufe, dann muss ich mir nicht nur überlegen, passt denn das Risiko, das mit diesem Zertifikat gehandelt wird, gut in das Portfolio rein? Also erhöht das die Streuung des Portfolios oder ist das möglicherweise eine Wette, die ich dem Kunden nicht zumuten sollte? Ich müsste auch überprüfen, ob die Bonität des Emittenten ausreichend ist. Ja. Und das haben wir bei den berühmten Lehmann-Zertifikaten gesehen. Das haben viele Berater eben nicht getan, sondern haben gesagt, das ist kein Problem. Großbank, große Investmentbank, das wird schon sicher sein. Und hier kauft ihr mal diese Risiken mit Lehmann-Zertifikaten. Mhm. Und das da spielt dann natürlich Bonität eine ganz große Rolle bei der Geldanlage auch. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema Zinsen. Und zwar gibt es ja in islamischen Ländern Banken oder Leute, die Geld anlegen wollen ohne Zinsen aus religiösen Gründen. Mhm. Wie funktionieren die Banken dann da? Es gibt dazu zwei Theorien. Also das ist das islamische Bankgeschäft. Das folgt halt bestimmten moralisch motivierten Grundsätzen. Warum es funktioniert, dazu gibt es zwei Theorien. Die eine ist die bösartige, die sagt, das liegt daran, dass sie im Grunde genommen die Zinsen verbergen. Das heißt, die Konditionen sind so gestaltet, dass die Bank einen Zins verdient, der aber nie als Zins ausgewiesen wird. Die zweite ist, das mag richtig sein, die Bank muss ja irgendwo Geld verdienen an ihrem Geschäft, sonst wird sie es nicht machen. Sie muss auch eine Risikoprämie verdienen, wenn sie Geld ausleiht. Aber es gibt bestimmte Grundsätze, die dann vielleicht doch interessant sind im islamischen Banking. Das Interessanteste vielleicht das der Beteiligung. Das heißt also, du darfst zwar keine Zinsen verdienen, aber du darfst dich am Gewinn beteiligen. Mhm. Und so wird die Bank, der Finanzier, über Gewinnbeteiligung eingebunden in den Erfolg des Projektes. Ist ja eigentlich gut. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ja. Der Kredit ist ein schwieriges Instrument. Ein Kredit ist eigentlich was enorm Effizientes. Weil derjenige, der einen Kredit gibt, der muss sich zwischendurch keine Gedanken machen, wie hoch das wirkliche Ergebnis ist. Also wenn Sie eine Aktie haben zum Beispiel, müssen wir Gedanken, hat das Unternehmen jetzt Gewinn gemacht oder nicht? Wie viel Dividende steht mir zu? Beim Kredit brauchen Sie das gar nicht zu überprüfen. Weil es steht im Kreditvertrag drin, wie viel der zahlen muss und damit Schluss. Das heißt also, für sie ist das ein relativ billiges Produkt. Und zum Zweiten, weil sie da einen fixen Rückzahlungsstrom erzeugen, treibt ein Kredit auch. Ein Kredit treibt diejenigen, die einen Kredit bekommen, dazu an, diesen Kredit erfüllen zu wollen. Das heißt also, ein Kredit erzeugt Dynamik. Ein Wirtschaftssystem ohne Kredit ist zwar möglicherweise enorm stabil, aber es ist schrecklich unproduktiv. Ja? Also mit Dynamik meinen Sie, dass derjenige dann in der Volkswirtschaft produktiv arbeitet, um Kohle zu verdienen und den Kredit zurückzuzahlen. Weil einerseits, weil er den Druck hat, ich muss den Kredit mindestens bedienen, das ist ein Problem. Wenn er den Kredit nicht bedient, das ist tatsächlich ein Vertragsbruch. Vertragsbrüche werden in unserem Rechtssystem bestraft. Ja. Er hat Angst vor dieser Bestrafung. Und zum Zweiten, wenn er denn arbeitet, über den Kredit hinaus, bekommt er ja den vollen Gewinn seiner Arbeit. Mhm. Wenn sie jetzt eine islamische Bank hätten und dann hätten sie eine Gewinnteilung, 50%, 50%, die Bank gibt das Geld, aber die arbeitet ja nicht danach, sondern die hat einfach nur das Geld gegeben. Derjenige, der arbeitet, muss wissen, wenn ich jetzt eine Stunde länger arbeite und da kommt ein zusätzlicher Gewinn, dann kriege ich diesen zusätzlichen Gewinn. Das ist der beste Arbeitsanreiz, den Sie sich vorstellen können. Ja. Deswegen, ein Kredit erzeugt Dynamik und Wirtschaftssysteme, die ein funktionierendes Kreditsystem haben, sind natürlich viel, viel dynamischer als solche, die es nicht haben. Egal, wie Sie das organisieren, das muss nicht über Banken gehen. Ja. USA geht es zum Beispiel ganz massiv über den Kapitalmarkt, über den Anleihemarkt. Andererseits ist aber ein Kredit auch gefährlich. Weil zu viel Kredit bedeutet halt hohes Risiko. Muss ich das so vorstellen. Jemand, der einen Kredit aufgenommen hat und das Gefühl hat, mit der gegenwärtigen Unternehmenspolitik, obwohl es die beste ist, also diejenige, die den Wert des Unternehmens am besten steigert, werde ich diesen Kredit nicht bedienen können. Weil der Kredit ist zu hoch. Ist vielleicht irgendwas Negatives passiert, ist ein schlechtes Ereignis eingetreten. Unternehmenswert ist nicht so hoch, dass ich den Kredit bedienen kann, wenn ich so weitermache wie bisher. Was mache ich nun? Und die einfachste Antwort ist, geh ins Spielcasino. Wenn du deine Politik so weiterfährst wie bisher, hast du mit 100% Wahrscheinlichkeit es nicht geschafft. Wenn du das Geld nimmst, was du hast, ins Spielcasino gehst und setzt, dann hast du 50% Wahrscheinlichkeit, dass es endgültig weg ist und 50% Wahrscheinlichkeit, dass du den Kredit bedienen kannst und alle glücklich sind. Ja. Das heißt also, Kredit gibt Anreiz, Risiko zu nehmen. Das Spielcasino ist natürlich nur ein Bild für eine riskante Unternehmenspolitik oder im Fall der Banken für eine Nutzung der Kapitalmärkte für extrem riskante Geschäfte, also Derivategeschäfte in großem Umfang, um dann im Grunde genommen noch sich zu retten. Das nennt man Gambling for Resurrection. Also wir spielen um die Auferstehung, wenn wir eigentlich schon pleite sind. Ja. Deswegen, Kredit ist gut, aber es ist eine Frage der Dosierung. Aber eigentlich ist doch ein Kredit, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, auch nichts anderes als eine Aktie in dem Sinne, dass wenn ich mein Geld zur Bank bringe und das wird jetzt auf 10 Häuser des Bauer verteilt und die bauen ihre Häuser damit, dann beteilige ich mich doch an diesem Unternehmen der Häuslesbauer, ihr Haus zu bauen. Ja, aber und wenn sie damit erfolgreich sind, dann kriege ich mein Geld wieder. Man könnte das so formulieren. Sowohl eine Aktie als auch ein Kredit sind eine Form von Finanzierung. Ja. Aber die Vertragsform ist sehr unterschiedlich. Mhm. Das Kernelement ist halt, dass sie als Aktionär Anspruch auf Gewinnbeteiligung haben. Das heißt, sie kriegen einen bestimmten Prozentsatz des Erfolges, während beim Kredit ist das asymmetrisch verteilt. In ganz schlechten Umweltzuständen leidet auch der Kredit. Wenn es gut gegangen ist, geht der Kredit nur bis zu einer bestimmten Grenze und alles, was darüber hinaus ist, kriegt der Eigentümer. Das heißt, wir haben jetzt einen asymmetrischen Schnitt durch den Zahlungsstrom, wenn Sie so wollen. Während bei der Aktie ist das im Prinzip symmetrisch. Jeder hat den gleichen Prozentsatz, einen Anteil. Und Sie sehen, das ist natürlich, was Anreize angeht, nicht so schrecklich gut. Jeder hat den gleichen prozentualen Anteil, aber einer arbeitet und sorgt für den Erfolg. Und dem müssen wir zusätzliche Anreize geben. Und das macht der Kredit halt besser. Womit verdienen Investmentbanken ihr Geld? Investmentbanken verdienen ihr Geld dadurch, dass sie in der Lage sind, am Kapitalmarkt für ihre Kunden große Kapitalbeträge zu mobilisieren. Das heißt, sie sind Spezialisten, sind in vielen Märkten aktiv und sie sind in der Lage, zum Beispiel, wenn sie kommen und sagen, ich brauche 10 Milliarden Euro. Wenn sie da zu einer einzelnen Bank gehen, dann sagt die einzelne Bank, das ist ganz prima, aber das passt nicht in unser Portfolio. Wenn wir ihnen 10 Milliarden Euro geben, dann ist das viel zu viel Risiko. Ich hatte ja vorhin gesagt, eine gute Bank hat ihr Portfolio gut gestreut. Das können wir nicht machen. Und dann kommt Ihre zweite Frage natürlich, können Sie es denn irgendwie organisieren, dass ich das Geld bekomme? Und dann sagt eine normale Bank, nein, das können wir eigentlich nicht. Und die Investmentbank sagt, ja, wir können das über den Kapitalmarkt organisieren. Was heißt denn das, über den Kapitalmarkt organisieren? Also die klassische Form ist, wir gehen an den Kapitalmarkt und emittieren eine Anleihe. Ah, okay. Das wäre das Einfachste, ja? Das heißt, andere Leute können quasi diese Anleihe kaufen, genau, und geben mir damit Geld, weil die an mich glauben, dass ich was Tolles damit mache. Genau, und den Informationsprozess, der dazu notwendig ist, den übernimmt die Investmentbank. Ah, ja, okay. Die spricht die Kunden an, die gibt denen die Informationen, die macht ihnen klar, dass das eine tolle Anleihe ist, macht denen klar, dass die gut in ihr Portfolio reinpasst, dass also auch für den Kunden eine gute Anlage ist im Gesamtzusammenhang seiner Geldanlage. Und so sind Investmentbanken in der Lage, dann halt global große Volumina zu organisieren. Man kann auch andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel dann auch Banken organisieren, so ein Bankenkonsortium. Das ist auch eigentlich ein Investmentbankgeschäft an der Stelle. Man kann auch andere Kapitalformen anbieten. Zum Beispiel sind Banken ganz aktiv im sogenannten IPO-Geschäft für Aktien, das Initial Public Offering, das ist also der Erstverkauf von Aktien. Ja. Auch da braucht man ja große Volumina und da braucht man auch einen Spezialisten, der die Informationen entsprechend verarbeiten kann, sodass die Kunden das kaufen. Und für all diese Dinge gibt es dann letztendlich Gebühren, mit denen genau, die Investmentbank dann... Und die sind häufig ganz heftig an der Stelle, weil eben der Kunde selber diesen Zugang zum Kapitalmarkt nicht hat. Sie müssen überlegen, der macht das ja einmal im Leben häufig. Also wenn Sie ein IPO machen oder wenn Sie große Aktienemissionen haben, das machen Sie ja alle 10 Jahre. Das heißt, Sie haben da keinen Zugang zu, auch als großes Unternehmen haben da keinen Zugang. Sie brauchen die Investmentbank. Wenn ich jetzt mal kurz meine Vorurteilsschublade aufmache und mich erinnere, wie so die letzten paar Jahre die Wahrnehmung dieser verschiedenen Banktypen war, dann sind Geschäftsbanken gut, klein, kundenorientiert und Investmentbanken sind groß, böse und haben die Finanzkrise verursacht. Das ist natürlich wahrscheinlich in der Realität nicht so, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber so ist so ein bisschen so die Wahrnehmung, oder? Ja, wie kommt es dazu? Was macht die Investmentbanken in der Wahrnehmung, sagen wir mal, verdächtig? Ja, der Unterschied ist vielleicht der, die Investmentbank verdient an dem einzelnen Deal, dem einzelnen Geschäft. Ja? Sie finanziert zum Beispiel eine Unternehmensübernahme. Das ist ein ganz tolles Geschäft, das nennt man M&A, Mergers and Acquisitions. Und da verdienen die Investmentbanken gewaltige Beträge dran, weil sie das beraten, weil sie dann das Kapital mobilisieren. Sie helfen dabei, ein Ziel zu suchen, wen man kaufen könnte. Sie organisieren die Übernahme und vor allem organisieren sie das Kapital dafür. Wenn der Deal abgeschlossen ist, ist er abgeschlossen. Dann besteht keine besondere Kundenbeziehung mehr. Das heißt also, man versucht kurzfristig Gewinne zu machen, indem man eben nur vermittelt. Und dabei ist dann das Problem, dass man dem Kunden gegenübersteht und dann hat einmal die Beziehung, man muss jetzt versuchen, möglichst viel aus dem Kunden rauszuholen in dieser einmaligen Beziehung. Und deswegen zieht man den tendenziell über den Tisch. Das ist das große Risiko. Vor allem, wenn man mit Kunden zu tun hat, die vielleicht nicht so genau Bescheid wissen. Der unerfreuliches Beispiel, einige deutsche Landesbanken. Die haben ein ganz großes Problem. Die haben sich dann auf Märkte gewagt und haben gedacht, ich lasse mich von den Investmentbanken beraten und haben gar nicht begriffen, dass die Investmentbanken sie überhaupt nicht beraten haben. Also auch eine Bank war Kunde einer Investmentbank. Ja, natürlich. Auch Banken sind Kunden von Investmentbanken. Staaten sind Kunden von Investmentbanken. Ja, aber so eine Investmentbank hat doch auch einen Ruf zu verlieren. Ja, dann ist natürlich die Frage, wer macht das eigentlich, das Geschäft? Und es ist ja nicht die Bank, die das Geschäft macht, sondern der einzelne Mitarbeiter. Okay. Und diese Banken haben ein massives Personalkarussell. Das heißt, du bist dann 3-4 Jahre da, dann steigerst du den Gewinn und dann gehst du woanders hin. Und die Bank bleibt dann auf den Reputationsschäden sitzen. Das heißt also, wir haben da so eine gewisse Freibeutermentalität entwickelt, auch verbunden mit den gewaltigen Gewinnen dieser Geschäfte. Ja, also ein großer Teil der Gewinne im Bankapparat kam dann plötzlich aus diesem Feld, was ja eigentlich nur ein Vermittlungsfeld ist. Ja, während die klassische alte Finanzintermediation vollkommen langweilig aussah, weil da einfach keine Gewinne waren. Investmentbanker verdienten dann im Schnitt das Doppelte von normalen Bankern und damit hatten sie natürlich die Motivation, auch möglichst schnell entsprechend Gewinne zu machen, weil sie waren dann häufig auch prozentual beteiligt an den Gewinnen, die da entstanden. Und das führt dann auf ein ähnliches Phänomen, wie ich es eben beim Kredit beschrieben habe. Ja? Wenn Sie sich überlegen, Sie haben als Investmentbanker Zugang zum Kapitalmarkt, Sie können da handeln, agieren. Sie können auch möglicherweise sehr hohe Volumina handeln, wenn Sie das für sinnvoll halten. Jetzt haben Sie die Wahl, mache ich ein gehes Risiko oder nicht. Wenn ich gewinne, dann kriege ich, sagen wir mal, 10% von einer Milliarde, die ich gewonnen habe. Das ist eine ganze Menge. Wenn ich verliere, werde ich gefeuert. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit 50-50. Die Bank sollte das Geschäft nie und nimmer machen, weil 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich pleite bin, gegen 50% eine Milliarde Gewinn, ist kein guter Deal. Ja? Für Sie als Berater, als Akteur für die Bank, 50% Wahrscheinlichkeit, dass Sie 10% von der Milliarde kriegen, das gehen Sie immer ein. Das Risiko gehen sie ein. Ja. Das heißt also, wir haben da Anreize in diesem System gehabt, die extrem zerstörerisch waren, und zwar in mehrfacher Hinsicht zerstörerisch. Einerseits in der Kundenbeziehung, weil man die Kunden ja einfach abgehäutet, die Kunden, ja. Sehr unerfreulich. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Kunden das in dem Ausmaß mit sich haben machen lassen, aber die Investmentbanken haben eben diesen wertvollen Zugang zum Kapitalmarkt und den will man nicht verlieren. Und es ist zerstörerisch hinsichtlich der Beziehung innerhalb der Bank. Sprich, diese Typen von Bankern, die lassen auch den eigenen Vorstand über die Klinge springen. Da haben wir gerade ein Beispiel in Frankfurt die letzten Tage erlebt, ja, wo man sieht, also, dass diese Leute da gar keine Scheu haben, auch die eigenen Vorstände gegen die Wand laufen zu lassen und sich da, wenn das ihnen zu Pass kommt. Und natürlich am Ende zerstört es auch die Bank, weil die Bank dann insgesamt viel zu riskant wird. Denn ein wesentliches Element dieses Missverhältnisses zwischen Mitarbeiter und Bankführung ist, dass der Mitarbeiter Risiken versteckt, große Risiken eingeht und diese Risiken vor dem Vorstand versteckt. Ja. Und diese Risiken, wenn die dann explodieren, zerstören die Bank. Also wir haben dann sehr starkes selbstzerstörendes Element im Investmentbanking drin gehabt. Mhm. Wobei, wenn die Investmentbank dann pleite geht, dann übernimmt sie ja der Staat. Also ich sage das deshalb so, dass natürlich auch dieses vielleicht Bewusstsein der Führung der Investmentbank oder der Mitarbeiter, dass wenn die ganze Sache explodiert, wir sind ja eh too big to fail und dann übernimmt uns der Staat. Das ist komplizierter. Okay. Das ist nicht ganz so einfach. Da würde ich sagen, unterscheiden sich zunächst aus der Perspektive des einzelnen Mitarbeiters, unterscheiden sich in dieser Hinsicht die großen too big to fail Banken nicht von den kleinen. Wenn das Ding gegen die Wand gefahren wird, verlierst du tendenziell deinen Job. Okay, In der Gesellschaft ohne Sklavenhandel und Todesstrafe kann einem auch nicht viel Schlimmeres passieren. Das ist auch okay. Ja, mehr wollen wir ja gar nicht. Ja. Das passiert ja bei beiden Banken. Also auch wenn du eine Investmentbank gegen die Wand gefahren hast, verlierst du in der Regel deinen Job, obwohl der Staat die Bank rettet. Ja? Ja, okay. Also aus der individuellen Perspektive stimmt das nicht. Das Problem liegt tatsächlich woanders. Die Investoren in solchen Banken wissen bei diesen Banken, dass sie, die Investoren, im Zweifel vom Staat gerettet werden. Das heißt, sie kriegen ihr Geld zurück. Heißt für diese Investoren, wir brauchen keinen so hohen Zins. Ganz am Anfang gesprochen, aber was ist der Kreditzins? Ja, im Kreditzins ist immer der Risikoaufschlag mit drin. Dieser Risikoaufschlag ist deswegen für diese großen Banken nahe null, egal wie riskant sie sind. Und das heißt drei Dinge eigentlich. Erstens, Risiko ist für die erschrecklich billig. Ja, für eine kleinere Bank, die keine Staatshaftung ist, die muss sich das überlegen. Also jetzt gehe ich hier ein höheres Risiko ein, das ist zwar schön, dann mache ich einen höheren Gewinn, wenn es klappt. Vielleicht kriege ich auch eine Risikoprämie, aber ich muss dann in der Refinanzierung mehr zahlen. Und das ist dann abwägen, dann überlegt man, wie riskant möchte ich werden. Bei denen ist das jetzt gar kein Problem. Wenn ich das höhere Risiko eingehe, ich muss nicht abwägen, die Finanzierungskosten werden sich nicht erhöhen. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich nehme natürlich sehr viel Kapital auf, weil es billig ist. Das ist einfach eine Sache. Es lohnt sich viel mehr für mich. Ich werde also entsprechend größer werden tendenziell. Also weil Kapital ist so preiswert. Diese Banken haben in den vergangenen Jahren ihre Bilanzsumme gewaltig aufgebläht. Und dem die Bilanzsumme ist der Umsatz letztendlich. Die Bilanzsumme sind die Bilanzpositionen. Das heißt also die Forderung und Verbindlichkeit. Also auf der einen Seite der Bilanz die Forderung, auf der anderen Seite die Verbindlichkeit. Also auf der einen Seite das Vermögen, die Aktivseite und auf der anderen Seite Eigenkapital und Fremdkapital zusammen addiert. Okay? Beides sollte dann am Ende, also das Vermögen auf der einen Seite und Fremdkapital und Eigenkapital auf der anderen Seite, sollte den gleichen Betrag ergeben. Ja, ja. Und das ist die Bilanzsumme. Ja, okay. Ja? Und wenn Sie dann auf der Passivseite halt sehr billig Fremdkapital bekommen, dann werden Sie natürlich viel davon nehmen. Ja. Und werden sehr groß, obwohl vielleicht auf der Aktivseite beim Vermögen gar nicht so viele tolle Geschäftsmöglichkeiten sind. Ja? Weil Ihre Kunden, wer einen Kredit haben will, der hat schon einen. Ja? Dann suchen Sie rum und dann investieren Sie Ihr Geld irgendwo auf diesem Globus, damit Sie dieses Geld investiert bekommen. Ja? Das ist der zweite Effekt. Diese Bank wird zu groß. Und das dritte, das ist dann der Beschleuniger. Es ist ein Riesenvorteil. Sie machen ja hohe Gewinne damit, dass Sie im Grunde genommen zu billig Fremdkapital bekommen. Es gibt Studien darüber, die sagen, dass zum Beispiel bei amerikanischen Banken irgendwas um die Hälfte des Marktwertes nichts anderes ist als kapitalisiertes Steuerzahlergeld. Das ist kein Geld, das die Bank selbst erwirtschaftet, sondern ist im Grunde genommen der Zinsvorteil, den die Bank hat, weil sie too big to fail ist, weil sie zu groß ist und gerettet werden muss. Und das erzeugt natürlich einen gewaltigen Anreiz, too big to fail zu werden. Ja. Das heißt also nicht nur, dass die Banken dann, wenn man so will, wachsen, indem sie selber immer mehr Kapital aufnehmen, sondern wir haben dann massive Fusionen, um eben too big to fail zu werden. Sind die denn too big to fail? Was sagt da die, sagen wir mal, akademische Finanzcommunity dazu? Ja, es ist schwierig. Natürlich wird jeder, wenn eine Krise kommt, rein, ist du bitte fällt. Klar, logisch. Und damit waren die Banken ja auch teilweise sehr erfolgreich. Ja. Bei einigen der Pleiten, die wir gehabt haben, gerade in Deutschland, hat man sich nachher schon gefragt, ob das wirklich nötig war, die zu retten. Andererseits haben wir das natürliche Experiment gemacht mit den Lehman Brothers und haben festgestellt, Lehman Brothers war too big to fail. Wir sind also in eine extrem riskante Situation gekommen durch die Pleite, die unkontrollierte Pleite von Lehman Brothers. Das heißt also, offenkundig ist too big to fail eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Was man im Moment versucht, ist einen Mittelweg zu gehen. Das heißt, wenn eine Bank, eine große, relevante, systemrelevante Bank in die Krise kommt, dann überlegt man sich, welche Teile davon sind denn too big to fail und müssen gerettet werden, weil das sind zum Beispiel Einlagen von ganz vielen Einlegern. Ja, wenn die alle rennen und die Bank der Einlagen berauben, dann ist die auf jeden Fall pleite und wir haben einen riesen Verlust, weil wir alle langfristigen Anlagen zur Bedienung dieser Einleger liquidieren müssen. Und das ist keine gute Strategie. Man geht also im Moment den Weg, dass man sagt, wenn in dem Augenblick, wo eine Bank dieser Größe in die Krise kommt, dann trennen wir die. Dann teilen wir die in verschiedene Elemente auf und sagen, hier das Einlagengeschäft und das mittelständische Kreditgeschäft, daraus machen wir eine Bank, die ist too big to fail, die retten wir, die sanieren wir, die besteht weiter. Hier haben wir ein Kapitalmarktgeschäft, das so fiktional zumindest refinanziert wurde, auch über den Kapitalmarkt. Tut uns leid, das ist jetzt gar nicht unser Problem, die müssen sehen, wie sie klarkommen. Die gehen halt pleite, weil da kein systemisches Risiko ist. Problem dabei ist, da die Märkte ja in solchen Situationen extrem sensibel, empfindlich reagieren und sehr, sehr schnell reagieren, kann man sowas im Grunde genommen nur bis Wochenende machen. Ja, das ist eine verrückte Idee. Ja, Sonntagabend-Problemale, ja. Wenn die Börsen in Tokio öffnen, musst du eine Lösung auf den Tisch bringen. Und das erzeugt einen unendlichen Zeitdruck und unendlichen Stress. Ganz interessante Gremien. Was die man auch nicht hat. Die Basis für die besten Entscheidungen ist, üblicherweise. Ja, natürlich. Und deswegen versucht man heute, und das ist eine zweite Komponente davon, diese Entscheidung vorzubereiten. Das heißt, man gibt den großen Banken auf, ihr müsst jetzt heute schon Sanierungspläne entwerfen. Die müssen in der Schublade liegen, dass wir die nur hervorholen müssen. Und die Bankenaufsicht macht dann auch so einen Trennungsplan für diese großen Institute jetzt schon. Also wenn die Krise kommt, dann holt man die hervor. Ob die dann noch passen, ist alles eine andere Frage. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Das heißt, was Sie im Endeffekt gesagt haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, es gibt tatsächlich große Banken, bei denen es sehr riskant ist, sie kaputt gehen zu lassen. Richtig. Und deshalb ist die Problematik eigentlich, dass man im Vorfeld verhindern sollte, dass sie so groß und systemrelevant überhaupt erstmal werden. Das wäre eigentlich diesmal zu spät. Das wäre, ja, das sieht aus wie der Königsweg, nur sie leben in der globalisierten Welt mit einer globalisierten Wirtschaft. Ja, ja. Ob gut, die so groß sein müssen, wie sie im Moment sind, darüber können wir streiten. Eben, also es gibt sonst aber überall auch irgendwelche Kartellthemen, wo man sagt, X darf mit Y nicht fusionieren. Richtig, ja, da klar. Da sagt der Staat ja auch willkürlich, nee, aber, ist nicht. Warum? Aber sie brauchen natürlich für die Unternehmen, die wir heute auf dem Globus haben, Banken, die in der Lage sind, auch global zu agieren und die auch einen Zugang zum Kapitalmarkt haben, der ausreicht, um so ein Unternehmen zu finanzieren. Ja. Also für Deutschland, um es mal mit einem Namen zu benennen, man kann nur über die Deutsche Bank lästern, wie man will, und die hat auch ganz bestimmt Probleme. Aber für die deutsche Wirtschaft ist natürlich die Deutsche Bank ein Segen. Das ist eine Bank, die mit einer gewissen Identität deutsche Unternehmen ins Ausland begleiten kann. Und wenn sie das einfach streichen und sagen, das gibt's jetzt nicht mehr, das wäre für die deutsche Wirtschaft auch nicht gut. Nichts, ne? Heißt aber, wir werden solche Banken haben. Was wir machen, was wir schaffen müssen, ist diesen Anreiz wegzunehmen, dass immer mehr Banken so werden wollen. Das heißt also, es muss wirklich ein schlüssiges Geschäftsmodell sein. Die müssen so groß sein, weil das ins Geschäftsmodell passt. Nicht etwa, weil sie nur den Vorteil des Too Big to Fail mitnehmen wollen. Das müsste das Ziel sein. Ja. Ja. Und dann muss man natürlich diese großen Banken, weil sie sind nützlich, aber sie sind halt gefährlich, dann musst du diese großen Banken halt ganz intensiv regulieren und sorgfältig kontrollieren, dass da uns kein Risiko um die Ohren fliegt. Tut man das? Also, was ist Ihre Wahrnehmung seit der Finanzkrise? Haben sich wirklich Dinge getan? Meine persönliche Wahrnehmung ist, es wurde viel geredet, so furchtbar viel passiert ist nicht. Aber ich kenne mich auch nicht mit Details aus. Ja, doch, man hat schon bestimmte neue Lösungen gefunden, insbesondere in der Kapitalausstattung. Diese Frage, wie viel Risiken ich eingehe, hängt auch davon ab, wie viel Eigenkapital, wie viel eigenes Geld ich riskiere. Was ist Eigenkapital? Ja, Eigenkapital ist im Prinzip nur ein Saldo, nämlich das Vermögen minus die Schulden. Ja, aber wenn, und das liegt dann wirklich aber in wenn den, Sie das im Vermögen, Kern der Bank. Ja, na, auf, wenn Sie das Vermögen und die Schulden richtig bewerten. Schulden ist halt das, was vom Vermögen quasi den Fremdkapitalgebern zusteht, ja? Und wenn Sie das Vermögen und diese Schulden richtig bewerten, dann sollte das Eigenkapital der Wert sein, der den Eigentümern zusteht. Das heißt also, das ist das, was Sie quasi in der Bank oder in dem Unternehmen an Eigentum haben. Und wenn das höher ist, Wenn sie also mehr Eigentum riskieren, dann werden sie vorsichtiger. Ah, sprich, die Banken verspielen ihr eigenes Geld und nicht das Geld von ihren... Wenn sie höheres, wenn sie mehr Eigenkapital haben. Genau, ja, deswegen ist es sehr wertvoll. Deswegen kann man über Eigenkapital, zumindest in gewissen Grenzen, die Risikobereitschaft steuern. Und deswegen sollen Banken ein bestimmtes Mindesteigenkapital haben. Rein vom Gewinn her, wissen Sie, solange sie einen Gewinn machen, könnten sie im Grunde sich 100% verschulden. Und dann verdienen sie als Eigenkapitalgeber mit 0 Euro Einsatz ganz, ganz viel Geld. Ja, das ist ideal. Deswegen es gibt einen ganz massiven Trend, das nennt man den Leverage-Effekt. Ja, deswegen gibt es einen Trend in Unternehmen, aber vor allem in Banken, sich sehr stark zu verschulden. Mhm. Es gibt einen globalen Trend, den kann man beobachten über das gesamte 20. Jahrhundert bis zum gewissen Zeitpunkt, dass sich die Eigenkapitalquote der Banken immer weiter verringert hat. Mhm. Und diesen Trend will man brechen durch staatliche Normen, sogenannte Eigenkapitalnormen, die sagen, aber irgendwo ist Schluss, es gibt ein bestimmtes Mindesteigenkapital, wobei dann die eigentliche Norm noch ein bisschen raffinierter ist. Man setzt also das Eigenkapital nicht prozentual von der Bilanzsumme fest, weil das wäre unangemessen, weil die Banken sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Sondern man versucht auf der anderen Seite das Risiko zu messen und sagt, du musst halt im Verhältnis zum Risiko ein bestimmtes Mindesteigenkapital haben. Ja. Und man hat im Kontext dieser Krise neue Eigenkapitalnormen vereinbart. Mhm. Im Wesentlichen, indem man die Prozentzahlen erhöht hat, also wie viel Eigenkapital brauche ich pro Risikoeinheit, und indem man das, was Eigenkapital ist, immer enger definiert hat. Ja, es ist nicht mehr ganz offenkundig, was Eigenkapital ist, da muss man drüber diskutieren. Es ist das, was in der Bilanz steht, ja, aber da gibt es bestimmte Korrekturposten und die Frage ist, welche Korrekturposten akzeptiere ich? Also zum Beispiel, was mit nicht realisierten Gewinnen? Ich habe auf meiner Vermögensseite einen Vermögensgegenstand, der steht mit Anschaffungskosten von 50 in der Bilanz, aber ich weiß heute, der ist tatsächlich inzwischen 1.000 wert. Aber ich habe es noch nicht verkauft. Ich habe es nicht verkauft, aber es ist vollkommen klar, dass der viel, viel mehr wert ist. Ist das jetzt Eigenkapital oder nicht? Ein Beispiel zu nehmen. Ja. Oder ich bekomme Kapital zur Verfügung gestellt von Kapitalgebern, aber das ist verzinslich und es kann auch gekündigt werden und irgendwann mal zurückgezahlt werden. Auf ersten Blick würden Sie sagen, ist ein Kredit. Aber wenn dieser Kredit natürlich, das nennt man dann nachrangig, das heißt, er wird erst bedient, wenn alle anderen Kredite bedient sind, dann könnte man sagen, das hat auch so eine Eigenkapitalcharakteristik. Ja. Über solche Positionen hat man sich dann unterhalten und hat bis vor die Finanzkrise immer weiter ausgeweitet, was alles noch Eigenkapital ist. Mhm. Und jetzt in der Finanzkrise hat man das radikal zusammengestrichen. Also nur noch wenige Positionen sind wirklich Eigenkapital. Mhm. Okay. Früher waren Investmentbanken und Geschäftsbanken getrennt. Das ist inzwischen nicht mehr so. Es gibt Banken, die machen beides. Und ich finde es faszinierend, wie wir amerikanisiert sind. Das ist ein amerikanisches Problem, oder? Das ist eine amerikanische Geschichte. Sie haben ihre eigene Wirtschaftsgeschichte ersetzt durch die amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Ich bin vollkommen schockiert. Weiß ich gar nicht. Ich habe es einfach nur... Das ist eine Frage von dem Hörer hier. Ja, ich verstehe es vollkommen. Aber, ist vollkommener Quatsch. Das ist amerikanische Geschichte. Okay, das hat also mit uns gar nichts zu tun. Ja, klar. Naja, gut, was heißt das nichts? Die haben ja die Krise letztendlich auch mit verursacht. Also wenn bei denen diese Trennung zu der Krise führte... Nochmal, die Lehman Brothers war eine reine Investmentbank. Ja, okay, das stimmt. Also getrennt. Getrenntes Modell. Okay. Ich will mal auf Deutschland bezogen sagen, wir haben im Moment zum Beispiel in der Deutschen Bank massive Probleme, weil die schon zu viel Trennbank war. Das heißt, die war im Grunde genommen zwei Banken unter einem Dach. Mhm. Das, was zum Beispiel jetzt im Moment diskutiert wird von bestimmten Kreisen, die sagen, wir brauchen ein Trennbankensystem. Aber natürlich dürfen wir die Bank nicht vollkommen auseinander trennen. Da gibt es Gründe für, warum man das nicht macht. Ja? Also müssen wir ein Dach darüber haben. Genau das hat die Deutsche Bank ja mehr oder weniger gemacht. Da hat man die Investmentbankabteilung, die eine ganz andere Kultur hatte als die Geschäftsbankenabteilung. Also das ist nicht unsere Geschichte. Unsere Geschichte sind Universalbanken, die nicht viel Investmentbanking gemacht haben, aber im Prinzip, wenn sie groß waren, auch Investmentbanking gemacht haben. Investmentbanking hat einfach in Deutschland nicht diese große Bedeutung gehabt, eben weil die deutschen Banken in der Finanzierung selbst so aktiv waren. Das heißt also, viele deutsche Unternehmen brauchen den Kapitalmarkt gar nicht, weil eben die Banken sie finanzieren. Das heißt, das hat eine geringere Bedeutung gehabt. Aber im Prinzip hat man beides zusammen gehabt und man hat, da ja dieses Geschäftsbankenprinzip dominiert hat, man hat halt eine langfristig orientierte Gesamtverantwortung gegenüber dem Kunden empfunden. Ja. Und das war im Grunde genommen der Stabilitätsanker. Das hat man jetzt teilweise verloren. Im Fall einiger Banken war es dann so, man hat auf der einen Seite die Geschäftsbank, Da hat man langfristige Kundenbeziehungen und da guckt man, dass dem Kunden es gut geht, dass der Bank gut geht und dass man gemeinschaftlich erfolgreich ist in der Zukunft. Man hat auf der anderen Seite die Investmentbank unterm gleichen Dach. Da reisen dann sogenannte Derivative Sales Teams durch die Landschaft. Ja, also hoch ausgebildete, hochintelligente Verkäufer letztlich, die dann den gleichen Unternehmen mit dem Hinweis, ach, ihr habt ja doch bei uns einen Kredit, jetzt müsst ihr auch mal sowas kaufen, dann Produkte angeboten und verkauft haben, die teilweise die Kunden Kopf und Kragen gekostet haben. Das ist Trennbankensystem. Und mehr davon kann ich eigentlich nicht gut finden. Das brauchen wir in Deutschland nicht. Das ist nicht unsere Tradition, nicht unsere Geschichte. Für die Amerikaner ist das anders. Die gute alte Zeit, das ist das Trennbankensystem. Das hat man dann ein bisschen aufgelockert. So, okay, ja klar, damals früher heißt irgendwie in der Nachkriegszeit. Naja. Für uns alles die Nachkriegszeit, immer die gute alte Zeit, obwohl sie in Wirklichkeit überhaupt nicht so gut und alt war. Das ist so eine romantisierende Vorstellung. Bei der Trennbank ist es ganz klar, dass die destruktiven Anreize aus dem Investmentbanking voll durchschlagen. Und es ist auch ganz klar, dass man den Kunden nicht mehr umfassend betreuen kann, weil die Geschäftsbankenprodukte halt eben für anspruchsvolle Kunden nicht ausreichen. Ja. Ja, der braucht auch den Kapitalmarkt, der muss auch mal ein Unternehmen übernehmen können oder muss auch mal in Länder gehen können, wo man nicht so einen direkten Zugang hat. Und da ist dann die Investmentbank einfach wertvoll. Also deswegen, ich bin eher dafür, dass wir dieses Universalbankenprinzip stärken, dass wir diese Gesamtverantwortung der Banken über den Kunden stärken und nicht die Verantwortung weiter kleinschneiden. Das führt zu nichts. Wie viel Geld, wir hatten gerade schon über Eigenkapital geredet, wie viel Geld darf eine Bank denn verleihen? Also ich habe im Hinterkopf, dass wenn ich eine Anlage über 100 Euro reinkriege, von einem Kunde, der mir Geld anlegt, dann kann ich davon, sagen wir mal, 90 Euro weiter verleihen. Der andere Kunde bekommt diese 90 Euro, die kann er irgendwo anlegen. Die andere Bank kriegt dann 90 Euro. Was Sie jetzt beschreiben, ist der Prozess der Geldschöpfung durch die Banken. Genau. Geldschöpfung, das wird gesteuert nicht etwa durch die Bank unmittelbar, sondern durch die Zentralbanken, die dann eine sogenannte Mindestreserve vereinbaren können. Das ist nicht das Gleiche wie das Eigenkapital. Nein, das ist eben nicht das Gleiche wie das Eigenkapital. Dann ist gut, dass ich es angesprochen habe. Das ist was ganz anderes. dass man also im Kreditprozess, dann haben die Zentralbanken die Regelung gehabt, dass man einen bestimmten Teil des Geldes, das man als Einlage bekommt, halt als Mindestreserve bei der Zentralbank anlegen kann. Damit kann man halt nur einen bestimmten Teil weiterreichen. Ach so, okay. Und auf dem Wege kann man quasi den Geldschöpfungsprozess über Kredit bremsen oder beschleunigen. Spielt heute keine so große Rolle mehr. Heute machen die Zentralbanken das eigentlich anders, nämlich überwiegend über den Zins, zu dem sie den Banken Liquidität geben. Ja. Das sind diese Leitzinsen der Zentralbanken, die dann eine ganz große Rolle spielen dabei. Wobei wir im Moment eine Situation haben durch die Finanzkrise, wo die Zentralbank quasi den Banken, also fast beliebig viel Liquidität geben zu Konditionen, die erschütternd niedrig sind. Ja. Das ist eine Extremsituation, im Grunde eine ganz, ganz ungesunde Situation, die wir im Moment haben, die Zentralbank da erzeugt, weil sie eben sagt, ich muss den Bankenapparat stützen. Und das heißt aber, für diese Mindestreserve gibt es da keine gesetzlichen Vorgaben? Doch, da gibt es gesetzliche Vorgaben. Okay, und wie hoch ist die so? Das weiß ich im Moment nicht. Okay. Können wir gleich mal nachgucken, aber ich glaube, die spielt keine Rolle mehr. Ich bin gar nicht sicher, ob die EZB im Moment eine Mindestreserve hat. Das war ein altes, klassisches geldpolitisches Instrument der Bundesbank. Die hat das zeitweise verwendet, aber ist ein altertümliches Instrument eher. Was ist denn die Zielsetzung davon? Also die Mindestreserve würde ich jetzt so verstehen, nehmen wir mal an, wir hätten eine Mindestreserve von 10%. Das heißt, wenn von 100 Sparern 10 auf einmal kommen und ihr Geld zurückhaben wollen, dann kann man die bedienen, wenn die alle das gleiche Menge angelegt haben. Das war nicht die Motivation der Geschichte. Genau. Okay. Das, was Sie jetzt beschreiben, ist die Frage, wie viele liquide Mittel habe ich als Bank? Und würde ich jetzt dafür mein Eigenkapital angreifen müssen, wenn diese 10 Sparer kommen würden? Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob ich Geld habe, das ich jetzt zur Verfügung habe. Sie haben jetzt irgendwie die Vorstellung, Eigenkapital, das sei irgendetwas, ja? Das man anfassen kann. Geld, das irgendwo auf einem das Konto im Keller liegt. Ja, aber das ist vollkommen falsch. Okay. Eigenkapital ist nichts als ein Saldo, das heißt eine Differenz. Wenn Sie wollen, eine mathematische Fiktion. Was Sie haben, ist Vermögen und Schulden. Und wenn Sie von dem Vermögen die Schulden abziehen, dann haben sie das Eigenkapital. Mhm. Mhm. Vermögen sind Dinge, die sie anfassen können. Das ist Geld oder Aktien oder Häuser oder was auch immer das ist. Schulden kann man auch insofern greifen, als in den Verträgen drinsteht, wie viel sie zahlen müssen. Mhm. Ja? Das Eigenkapital ist dann im Grunde genommen nur der Saldo zwischen diesen beiden. Das heißt, wenn die Sparer kommen und ihr Geld haben wollen, dann ist nicht ihre Frage, wie viel Eigenkapital habe ich? Genau. Ja. Die Frage ist, wie viel liquide Mittel, also wie viel Vermögen haben sie, das in Geld angelegt ist oder sagen wir dann in geldnahen Vermögensgegenständen, die sie mobilisieren können, um denen dann das Geld zu geben. Also mit was ja nur funktioniert, wenn nicht die Sparer von der anderen Bank auch gerade alle kommen, ja, und ich dann das Geld, natürlich, das ich bei einer anderen Bank angelegt habe, nicht mehr zurückkriege. Das ist die Frage, was ist eigentlich das große Risiko bei Too Big to Fail? Ne? Mhm. Warum haben wir das Problem mit Too Big to Fail? Wenn ein paar Sparer kommen, kann jede Bank das bedienen. Wenn viele kommen bei einer Bank, dann kann die Bank das vielleicht bedienen mit der Hilfe anderer Banken. Mhm. Zum Beispiel auch ganz einfach, indem sie sich das Geld von den anderen Banken kurzfristig leiht. Kann sie auch machen. Ne? Ja. Deswegen, ich hatte mal ganz am Anfang gesagt, der Bankenapparat als Ganzes ist der Liquiditätspool für die Wirtschaft. Mhm. Ja, das gilt auch deswegen, weil halt im normalen Verhältnis in solchen Situationen die Bank sich einfach von anderen dann das Geld leiht. Es sind übrigens nicht nur die Sparer. Es sind auch zum Beispiel die Kreditnehmer, die Kreditlinien haben, den man also versprochen hat, eventuell stelle ich dir zusätzliches Geld zur Verfügung, das ist eine Kreditlinie, ja, die dann auch in bestimmten Situationen plötzlich alle kommen und sagen, jetzt muss ich ja meine Kreditlinie ziehen, ich muss also zusätzlich Geld haben. Also nicht nur das Sparen, sondern auch die andere Seite. Und wenn das nicht mehr funktioniert, weil, wie Sie es beschrieben haben, bei der einen Bank ein Run stattfindet, weil viele Einleger das Geld abziehen, deswegen sich auch die Einleger anderer Banken plötzlich unsicher fühlen, weil man kann ja die Banken gar nicht so genau unterscheiden. Die sind ja für uns als normale Bürger sind die ja ganz, ganz ähnlich. Deswegen, ich nehme mal lieber sicherheitshalber mein Geld mit. Wenn sich das als Haltung verbreitet durch ein gesamtes Bankensystem, dann funktioniert das mit dem Liquiditätspool natürlich überhaupt nicht mehr. Und das heißt, diejenigen, die Geld brauchen, sei es, weil sie eine Einlage haben und sich was kaufen wollen, sei es, weil sie Unternehmen sind und einen Kredit haben wollen und den brauchen, die kriegen keine Zahlungsmittel mehr. Das heißt, das Zahlungssystem versagt. Versagen des Zahlungssystems stellt die Wirtschaft quasi auf Null. Und dagegen kann ich aber auch durch Eigenkapital und Mindestreserve irgendwie nichts machen. Nein, das hat damit nichts. Das ist zunächst mal ein ganz kurzfristiges Problem. Ja. Wie viel liquide Mittel habe ich? Ja. Aber nur um die drei Begriffe gerade nochmal kurz auseinander zu klamüsern. Eigenkapital ist diese Differenz in der Bilanz und ist letztendlich ein Maß dafür, wie viel, oder eine Steuerungsmöglichkeit für das Risiko, das eine Bank einzugehen. Das Risikoverhalten der Bank und auch eine Größe dafür, wie viel Verlust eine Bank erleiden kann. Ja. Ohne dass die Schulden nachher größer sind als das Vermögen. Genau. Die Liquiditätsreserve ist Bargeld oder Bargeldähnliches, also Dinge, an die ich rankomme. Genau, wo ich sehr schnell Zahlungsmittel mobilisieren kann, genau, die um ich meine Verpflichtungen zu erfüllen. Genau, wenn der Kunde sagt, ich will jetzt hier da meine Anlagen haben. Vorteil ist, ich kann solche Zahlungsabflüsse bedienen. Nachteil ist natürlich, solches Geld ist dann bestenfalls kurzfristig angelegt und bringt keinen hohen Ertrag. Genau. Aber das ist vermutlich ein Wert, der halt sehr schwierig zu berechnen ist, weil es eben quasi vom Markt abhängt. Das ist richtig. Also außer dem Bargeld oder den Konten bei der Bundesbank, ja, alle anderen Positionen sind natürlich je nach Marktsituation unterschiedlich liquide. Genau. Und dann gibt es noch die Mindestreserve. Das ist dieser altmodische Ansatz, dass man von einem angelegten Betrag X nur einen bestimmten Teil weiter verleihen darf und letztendlich diente das dafür, dass eine Möglichkeit, also die Zentralbank muss ja irgendwie steuern, wie viel Geld es in der Gesellschaft gibt. Genau. Und durch diesen Faktor kann ich eben letztendlich den Multiplikator eines bestimmten Geldbetrags, den die Zentralbank ursprünglich mal schöpft, kann ich quasi steuern. Genau. Also das war ein geldpolitisches Mittel. Ist ein geldpolitisches Instrument letztlich, ja. Kann man die Inflation irgendwie mit beeinflussen? Genau, wenn man die Geldmenge hochfahren lässt, dann nimmt man mehr Inflation in Kauf. Wenn man das Geld halt knapper macht, ist Geld mehr wert, hat man weniger Inflation. Das heißt, man kann Geld dadurch knapper oder das Gegenteil von knapp? Ja, reichlicher verfügbar machen. Genau, machen, indem man entweder einfach mehr Geld druckt, wie es immer so schön heißt, oder indem man diese Quote ändert. Richtig, genau. Und für all diese drei Begriffe, Konzepte, gibt es rechtliche Vorgaben? Ja, natürlich. Okay, ganz gut, dann haben wir es mal. Aber die sind natürlich an unterschiedlicher Stelle dann jeweils zu finden. Also ja, Mindesteigenkapital ist im Kreditwesengesetz, Mindestreserven sind dann entsprechend Zentralbankengesetzen. Ja. Was haben wir vergessen? Liquidität findet sich auch in Normen der Bankenaufsicht, wie viel Mindestliquidität die Bank haben sollte. Gut. Schön, das war mir immer völlig unklar, diese drei Begriffe. Na ja, klar, ist auch mal auseinander. Sag mal so, allein schon die Vorstellung, was Eigenkapital ist, ist immer eine sehr problematische Vorstellung. Es gibt auch Studenten der Wirtschaftswissenschaften, die tatsächlich, wenn man sie fragt, auf welchem Konto haben sie denn Eigenkapital verbucht, dann suchen die das Konto bei irgendeiner anderen Bank oder so. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Ich weiß nicht, inwieweit Sie Größenordnung oder Zahlen nennen können, aber nehmen wir jetzt mal so eine, jetzt aus meiner Laiensicht, durchschnittliche deutsche Bank, keine Ahnung, die Commerzbank. Also nicht die Deutsche Bank, sondern eine deutsche Bank. Genau. Wie viel Geld haben die denn so? Was haben die denn so an Vermögen und an Schulden und an Eigenkapital? Von welchen Größenordnungen sprechen wir da? Es gibt keine durchschnittliche deutsche Bank. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ja. ist schon das Problem dabei. Es gibt typische Bankgrößen, sagen wir es mal so. Es gibt die großen Geschäftsbanken, die ganz, ganz großen globalen Banken, die sind im Billionenbereich. Da reden wir also nicht mehr über Milliarden, sondern wir reden schon über Billionen Bilanzsumme. Und das ist ja dann Bilanzsumme auf der einen Seite, aber immer Vermögen. Ne? Ja. Dann haben wir die nationalen großen Spieler, die sind im Bereich von Hunderten Milliarden. Also das wäre so Deutsche Bank, 300, 400, nein, Deutsche sowas. Bank ist ein globaler Spieler. Okay. Im Billionenbereich. Okay. Mhm. Aber nur die Deutsche Bank in Deutschland zählt dazu. Das sind, global sind das vielleicht 5 oder 6 große, die dann im Billionenbereich sind. Okay. Irgendwas zwischen einer und vielleicht 2,5 Billionen. Das dürfte so das Maximum sein, glaube ich. Legen Sie mich nicht zu sehr fest. Mhm. Die nationalen Spieler, die großen nationalen Spieler haben dann mehrere 100 Milliarden Bilanzsumme. Dann haben wir kleine Spezialisten, die so bestimmte Segmente abdecken. Die sind dann vielleicht 30, 40 Milliarden. Und dann haben wir in Deutschland die spezielle Situation, wir haben Sparkassen und Volksbanken. Typische Sparkasse dürfte 3 Milliarden, 4 Milliarden Bilanzsumme haben, 3 Milliarden vielleicht. Mhm. Es gibt aber auch große Sparkassen, zum Beispiel die Hamburger Sparkasse. Mhm. Das heißt, die gehen also hoch bis etwa 40 Milliarden. Mhm. Das ist aber dann schon sehr große, nicht typische. Die typische Sparkasse ist deutlich kleiner. Und die typische Genossenschaftsbank ist dann nochmal deutlich kleiner. Die ist vielleicht heute irgendwo knapp unter 1 Milliarde. Da gibt es aber auch ganz, ganz kleine. Die kleinste deutsche Bank, eine genossenschaftliche Bank, hat 1,5 Mitarbeiter. Ist aber sehr erfolgreich. Aha. Okay. Und also wie viele Kunden haben die dann? Die haben halt die Kunden eines Dorfes. Okay. Das ist in einem Dorf und da gibt es halt einen Mann, der macht diese Bank. 1,5 Mitarbeiter, weil es gibt viele Sachen bei der Bank, wo man das Vier-Augen-Prinzip pflegt. Ja. Das heißt, da müssen zwei Leute unterschreiben. Das heißt, dann kommt ein Rentner vorbei, der halt quasi der Co-Inhaber ist und der schreibt dann die Dinge, wo zwei Leute unterschreiben müssen. Ja. Funktioniert prima, ist gar kein Problem. Widerlegt auch die Aussage, dass es eine bestimmte Mindestgröße für Banken geben muss, damit die funktionieren. Das ist offenkundig nicht der Fall. Mhm. Okay. Und vielleicht auch aufgeteilt auf diese verschiedenen Größenordnungen, kann man was dazu sagen, wie die ihr Geld so anteilsmäßig anlegen? Ja, ein bisschen kann man das schon sagen. Es hängt natürlich vom individuellen Geschäftsmodell ab. Je größer die Bank, wenn wir auf normale Geschäftsbanken oder auch Universalbank gehen, kann man schon sagen, je größer die Bank, desto mehr wird sie wahrscheinlich am Kapitalmarkt aktiv sein. Mhm. Weil die Kundenbasis, die nationalen Kundenbasen sind beschränkt. Und wenn man dann über ein bestimmtes Maß hinaus wächst, dann, dann legt man halt sein Geld in anderen Märkten an und da hat man keinen Zugang zu den Kunden, deswegen macht man es über den Kapitalmarkt. Dazu kommt der Effekt, den ich Ihnen vorhin beschrieben habe, im Kontext von too big to fail. Man hat einfach zu billig Geld aufgenommen und das muss man irgendwo unterbringen. Mhm. Und wenn du die Kunden nicht hast, dann kaufst du es eben dir am Kapitalmarkt zusammen. Mhm. Das gilt für die Großen und teilweise auch für die Mittelgroßen, also diese nationalen Champions, dass die das machen. Bei kleineren Banken haben sie dann häufig eine stärkere Konzentration auf das regionale Kreditgeschäft. Und was heißt dann stärkere Konzentration? Sind das 50% oder 60, 70% der Bilanzsumme können dann durchaus Kredite sein. Mhm. Ja. Und bei den Großen wird das dann halt tendenziell weniger. Die Großen hatten auch eine Tendenz, ihre Kredite dann zu verkaufen, um neue Kredite oder neue Anlagen tätigen zu können. Mhm. Also wenn die das Gefühl haben, und wir haben unsere Aktivität getan, dass wir jetzt den Kredit halten, das erzeugt gar keinen Mehrwert mehr, dann haben sie den verkauft. Und vorher möglicherweise gruppiert und genau, macht man mal, dass keiner mehr weiß, was hinten raus. Ja, es gibt aber das war ja auch so mit ein Faktor, oder? Aber es gibt auch durchaus Situationen, in denen das sinnvoll ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn eine Bank nicht darauf spezialisiert ist, mit Problemkunden zu arbeiten, ist doch besser, wenn sie den Kredit an jemanden verkauft, der damit spezialisiert ist. Naja, sicher. Allerdings hat man das dann auch wieder teilweise getan, dann hat man auch Kredite verkauft an einen Spezialisten, die keine echten waren. Mhm. Ja, die dann also im Grunde genommen hat deutsche Hypothekenkredite verkauft an bestimmte Private Equity Funds, ja. Die deren einziges Ziel dann war, die dahinter den Hypothekenkrediten stehenden Immobilien zu Geld zu machen. Ja. Teilweise ohne, dass die Kunden wirklich ihre Kredite nicht bedient hätten. Ja. Ja, da kommt man schnell in Grauzone. Aber es sollte ja eigentlich so sein, dass sich jeweils der Spezialist um eine Sache kümmert. Ja. Und da ist natürlich so ein Markt für Kreditrisiken auch gar nicht so schlecht manchmal. Ja. Jetzt kommt noch ein anderer Aspekt. Banken haben ja häufig auch eine Konzentration von Kreditrisiken in bestimmten Bereichen. Ja, am typischsten sieht man das zum Beispiel bei Sparkassen, Volksbanken, die nur in einer bestimmten Region tätig sind. Mhm, klar, ja. Wenn die Region Kohlebergbau dicht macht, wie heute. Dann hat man ein Problem und dann spricht einiges dafür, dass man sagt, dann ist vielleicht ganz gut, wenn die Bank ein bisschen gestreut hat. Ja. Deswegen versuchen zum Beispiel auch Sparkassen und Volksbanken solche Systeme zu organisieren, wo man Kreditrisiken etwas besser über die Gruppe streut. Geografisch dann, ja. Was passiert denn, wenn eine Bank pleite macht? Das ist ja ein Thema, was heutzutage durchaus relevant ist. Da gibt es ja auf der einen Seite zunächst mal den Einlagensicherungsfonds, der dafür sorgt, dass mein Geld bei der Bank nicht verdunstet, sondern ich bekomme das aus diesem großen Topf. Im Grundsatz ja. Aber Sie können natürlich nur so viel bekommen, wie drin ist. Genau, wo kommt dieser Topf her? Ja, also dieser Topf wird im Prinzip durch Umlagen in der jeweiligen Bankengruppe erzeugt. Mhm. Also wir haben im Moment 3 Einlagensicherungssysteme. Das eine für die Volksbanken, also für die genossenschaftlichen Kreditinstitute, das andere für den Sparkassensektor und eins für den privaten Sektor. Und die Banken müssen dann gewissermaßen Versicherungsbeiträge zahlen. Mhm. Und mit denen wird dann ein Fonds aufgebaut, der dann in der Krise helfen soll. Bei den Sparkassen und Volksbanken funktioniert das relativ gut, weil die alle von der Größe her nicht so ganz so groß sind und auch relativ homogen sind als Gruppe. Das heißt also, die einzelne Pleite wird vom Volumen her wahrscheinlich nicht so schrecklich groß sein. Und wenn die dann so allmählich eine nach der anderen kommt, nicht alle auf einmal, dann kann man das aus dieser Umlage ganz gut bezahlen. Das heißt, funktioniert dann im Versicherungsprinzip und da funktioniert die Versicherung auch. Das ist also keine staatliche Geschichte. Das ist keine staatliche Geschichte, allerdings vom Staat erzwungen. Ja klar. Also freiwillig haben die das nicht gemacht. Also ich frage deshalb, weil 2008 oder 2009, als die Krise so richtig akut war, hat ja Frau Merkel diesen Spruch getan, die Einlagen sind sicher. Mhm. Und das klang so, wie wenn sie da einen Einfluss drauf hätte. Mhm. Ja klar. Hat sie natürlich auch, aber nicht über die Einlagenversicherung. Richtig ist allerdings auch, in dem Augenblick, wo die Einlagenversicherung nicht mehr funktioniert. Und wir hatten eine Situation der Finanzkrise. Dass also im Grunde genommen der Einlagenversicherung, in diesem Fall der privaten Banken, wohl nicht genug Geld war, um die Verluste aufzufangen. Mhm. In dem Augenblick hat dann tatsächlich der Staat geholfen. Okay. Mhm. Hat die Einlagenversicherung quasi gerettet. Mhm. Ja, die einfache Aussage, unsere Einlagen sind sicher, weil es eine Einlagenversicherung ist, ignoriert halt die Tatsache, dass auch die Versicherung Geld haben muss. Ja. Und dass bei so einer Bankpleite schnell mal Verluste auflaufen, die so hoch sind, dass das Geld dann eben nicht mehr ausreicht. Ja. Das heißt also, im Grunde genommen hat die Frau Merkel, wenn man so will, das Versprechen wahrgemacht, indem sie dann die Einlagenversicherung gerettet hat. Mhm. Rechtlich ist das natürlich kein Versprechen, was sie gemacht hat, also keine Bürgschaft oder sowas, das ist klar. Aber politisch hat sich ja dann auch in verschiedener Form umgesetzt, vor allem durch den Stabilitätsfonds, den sie dann geschaffen hat für Deutschland. Ja. Und ein Bankrun ist im Prinzip die Situation, dass Leute der Meinung sind, die Bank geht jetzt bald pleite oder jedenfalls will ich sofort mein Geld. Und das wollen viele und dann gibt es ein Problem. Es gibt 2 verschiedene Formen von Bankruns, über die wir uns Gedanken machen müssen. Das eine ist der Run auf die einzelne Bank. Das heißt also, es geht ein schlechtes Gerücht um, bei der Bank könnte es Probleme geben. Viele Anlagen bei der Bank sind so gestaltet, dass man das Geld unmittelbar mitnehmen kann. Deswegen sind wir wieder beim Liquiditätspool, ne? Und das ist für uns auch sehr angenehm, weil wir haben ja häufig Zahlungsverpflichtungen, die jetzt plötzlich entstehen. Dann kann man die mit dem Bankgeld bezahlen. Aber daraus erwächst eben das Risiko, wenn dann so ein schlechtes Gerücht umgeht, dass dann alle gleichzeitig die Einlagen abheben wollen. Denn jedem ist klar, wenn ich zu spät komme, ist nichts mehr da. Ja. Weil die Bank, die in so eine Situation kommt, die fängt am Anfang an, zahlt das Bargeld aus, was sie hat. Dann fängt sie an, Wertpapiere zu verkaufen, um zu Zahlungsmitteln zu kommen. Und je schlimmer dieser Run wird, umso mehr muss sie Dinge verkaufen, die, wenn man sie kurzfristig verkauft, eben nicht mehr viel wert sind. Ja. Dann steht also ein Verlust und diesen Verlust tragen die Einleger, die als Letzte kommen. Deswegen, sobald das mal einen gewissen Punkt erreicht hat, hat so ein Bankrun eine verheerende Dynamik für die einzelne Bank. Dennoch könnte man sagen, das ist Marktwirtschaft. Die hat sich vorher falsch verhalten. Und man könnte auch sagen, dieser Art von Bankrun ist ein sehr, sehr effizientes Kontrollgremium. Banken, die zu riskant werden, werden so einfach von der Marktmechanik aus dem Markt geschossen, was eigentlich gut ist. Unser großes Problem ist was anderes. Unser großes Problem ist, dass die Anleger die Banken nicht wirklich unterscheiden können. Ich weiß nicht, wann Sie Ihre letzte Bankbilanz gelesen haben. Haben Sie mal die Bankbilanz Ihrer eigenen Bank gelesen? Warum nicht? Ja, dann haben die ihr Geld doch liegen, da ist ja Vermögen. Ja, ich weiß schon. Sie tun es nicht. Genau. Sie können auch nicht wissen genau, warum ihre Bank jetzt besser oder schlechter ist als Klar. die Bank daneben. Kern dieser Überlegung ist die sogenannte Homogenitätsannahme. Mhm. Wenn also die Einleger bei einer Bank von Problemen erfahren und da ein Run droht, dann werden Anleger anderer Bank denken, unsere Bank ist doch genauso. Das ist doch kein ja. Unterschied, die sieht doch genauso aus. Und was kostet es mich denn jetzt mal einfach vorsichtshalber das Geld mit nach Hause zu nehmen? Das kostet mich doch gar nichts. Ich verliere ein bisschen Zinsen, so what? Ja? Ist doch nicht schlimm. Also, ich nehme das Geld lieber mal mit nach Hause. Und auf Grundlage dieser Homogenitätsannahme kann sich eben ein solcher Bankrun auf das gesamte Bankensystem verbreitern. Und dann haben wir die Situation, dass das Zahlungssystem kollabiert, das Kreditsystem kollabiert und wir quasi... Wir können erstmal die Geschäfte zumachen und jetzt erstmal überlegen, wie wir es organisieren. Und die Situation darf man nicht kommen. Aber eigentlich ist ja genau dann genau so viel Geld da, wie es eigentlich gibt. Hä? Oder? Weil dann hat jeder sein Geld abgehoben, das ist gut. Und mehr gibt es nicht. Richtig, aber dann gibt es keinen Zahlungsverkehr mehr. In dem Augenblick gibt es auch keinen Zahlungsverkehr mehr. Das heißt, sie können nichts mehr kaufen. Die Unternehmen können keine Lieferung mehr bekommen. Also kein Geld mehr heißt ja auch keine Kreditmöglichkeit mehr. Ja, es gibt keine, das Ganze aber Sie können auch nichts mehr bezahlen. Aber ich habe ja mein Geld vielleicht noch bekommen und dann kann ich zum Bauern gehen und meinen Sack Kartoffeln kaufen. Wird er denn Ihnen glauben, dass das Geld tatsächlich das wert ist? Achso, Sie meinen, da kommt auch noch Inflation dazu, oder? Nein, wir haben Papiergeld. Ja? Ja. Und Papiergeld wird garantiert durch die dahinterstehende Zentralbank. Wenn das Wirtschaftssystem zusammenbricht, bricht auch das Geld zusammen an der Stelle. Mhm. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Also das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Wenn wir ein Gütergeld haben, ja, ich sag mal, mir wäre eine Weißwurstbelehrung am liebsten, ja. Das hat natürlich Wert. Oder was man ganz früher mal hatte, ganz frühen Zeiten, da war das Vieh das Geld. Mhm. Ja. Oder Metallstangen. Ganz früh hat man ungeprägte Metallstangen als Geld gehabt oder Muscheln oder sowas. Oder Gold. Gold, ja klar, Gold. Ja. Ne? Das Problem ist nur, es gibt, glaube ich, kein standardisiertes Geld, das in dem Volumen vorhanden wäre, als Ersatzgeld, als Realgeld, das in dem Volumen vorhanden wäre, das es unser Wirtschaftsvolumen stützen könnte. Mhm. Ja klar, das würde funktionieren. Dann haben wir halt Gold, dann handeln wir mit Vieh und Gold und Metallstangen oder was auch immer. Aber wir bewegen uns natürlich in einer ganz anderen Welt. Ja, klar. In einer Welt, die viel, viel ärmer ist und der auch nur einen Bruchteil der heute lebenden Menschen überleben kann. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich mal kurz noch eine Frage von einem Hörer vorlesen, die muss ich wirklich vorlesen. Die ist aber eigentlich ganz clever. Und zwar die Frage ist, geht bei einem Bankencrash eigentlich wirkliches Geld verloren oder nur imaginäres? Und er sagt, sein Verständnis ist, es gibt eine Menge von Geld, mit denen kann man Dinge kaufen. Jetzt werden mit diesem Geld Immobilien und Aktien gekauft. Dadurch gibt es irgendwie eine Blase. Der Wert steigert sich, die Zahlen im Excel-Sheet werden immer größer. Aber die Häuser werden ja nicht mehr wert, die stehen ja immer noch da. So, und jetzt platzt das Ganze. Und jetzt sind diese Werte wieder irgendwie geringer. In der Excel-Datei trage ich eine kleinere Zahl ein. So what? Ja, also, ja. Auf was er halt anspielt hier, ist der Zusammenhang zwischen dem Geld als Zahl in einer Bilanz, Excel-Datei nominell und dem tatsächlichen Wert. Und du hast ja gerade so was Ähnliches gesagt. Jetzt dann haben alle so viel Geld, wie es wirklich gibt. Ja, aber das ist ein bisschen die Diskussion, die auch in der Volkswirtschaftsepisode vorkam, die wir hatten, dass letztendlich dass der Wert des Geldes ja nur eine Definition ist, die halt in gemeinschaftlichem Einverständnis also getroffen wird. Also die Überlegung, es gibt einen Aspekt der Überlegung, der richtig ist. Ja? Wenn Sie einen Marktpreis, einen Bubble haben am Markt, dann entspricht dem natürlich kein Wert, der da wirklich hintersteht. Ja? Also da sind keine Konsumgüter hinter, die wirklich diesen Wert repräsentieren. Oder wenn Sie einen Aktienpreis von einem Unternehmen haben, der gewaltig durch die Decke geht und Sie stellen fest, dieses Unternehmen kann gar nicht so viel Geld verdienen, dass jemals die Dividenden so hoch wären, dass dieser Preis gerechtfertigt ist, dann ist da natürlich nichts verloren. Ja, aber wenn ich eine Markenjeans kaufe, dann ist die auch nicht so viel mehr wert als eine Billigjeans. Richtig, und letztendlich hängt das dann von der Zahlungsbereitschaft ab. Genau. Und Geld ist an der Stelle im Grunde nur eine abstrakte Verrechnungsgröße. Ja. Es gibt nicht reales Geld, ja, klar, weil Sie können Geld nicht essen, Sie können es nicht konsumieren und Sie können es nicht nutzen, um irgendeinen Wunsch damit zu erfüllen. Und von daher ist auch nicht ganz falsch, wenn man sagt, ein Börsencrash, wir machen immer viel Geschrei um Börsencrash, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Mhm. Und die Börse erholt sich ja dann auch wieder häufig. Also das ist es gibt eine Panikkultur, die sich an den Börsenkreis orientiert. wenn man genau guckt, auch wirtschaftshistorisch die Sache betrachtet, Börsenkreis sind nicht wirklich schlimm. Also dieser Zusammenbruch der Börsenpreise war nicht das Problem, zum Beispiel der großen Weltwirtschaftskrise. kaputt gehen die Dinge, wenn die Banken kaputt gehen. Das war dann auch im Folge dieses Börsencrashs sind dann viele Banken pleite gegangen. Das heißt also, die Banken haben dann die Kredite zurückgezogen, die haben die Finanzierung verhindert, das heißt Investitionsprojekte, Produktion, die hätte stattfinden sollen, hat nicht mehr stattgefunden und in dem Augenblick bricht uns das System zusammen. Sie haben vorhin auch darüber geredet, dass zum Beispiel bei der Frage, was die Bilanzsumme des Eigenkapital einer Bank ist, dass da eben die Frage ist, ob zukünftige Gewinne, wie die verrechnet werden. Und wenn ich jetzt eben tatsächlich eine Aktie in einer Firma habe, die laut Börse bei einem Betrag X ist, dann kann ich diesen Betrag X in meine Bilanz übernehmen. Wenn diese Börse zusammenbricht, bin ich bei einem X-Drittel. Damit habe ich weniger, damit habe ich vielleicht zu wenig Eigenkapital, ich muss meine Bank zumachen. Also insofern hat es dann natürlich schon irgendwann Konsequenzen für die Bank. Es hat irgendwann Konsequenzen. Menschen, die einfach nur ihr eigenes Kapital anlegen und dann etwas verlieren, das ist nicht schlimm. Also für Sie, wenn Sie Ihr Geld anlegen wollen, eine Aktie ist eine wunderschöne Sache. Langfristig macht man damit in der Regel ordentliche Gewinne, zumindest im Durchschnitt über die vergangenen Jahrzehnte. Ja. Aber Sie müssen halt in der Lage sein zu akzeptieren, dass das mal rauf und mal runter geht. Ja. Das ist aber kein wirklicher Wertverlust. Entscheidend ist für Sie die Frage, wie viel kann ich denn realisieren in dem Augenblick, wo ich tatsächlich das Geld brauche, um mir damit was zu kaufen, was ich gerne haben möchte. Ja. Also vielleicht nochmal festhalten. Es gibt nicht in dem Sinne echtes Geld, sondern Geld ist immer eine Verrechnungseinheit. Letztendlich, was zählt, sind die Güter, die Produkte, die Dienstleistungen, die dahinter stehen, die man sich damit erwerben kann oder eben nicht. Und die in einem funktionierenden Kredit- und Geldsystem produziert werden und die bei einem versagenden Geld- und Kreditsystem eben nicht mehr produziert werden. Und da ist unser Problem. Und Banken spielen halt eine ganz große Rolle dabei, dieses Produzieren, dieses Wirtschaften zu ermöglichen. Einerseits darüber, dass sie Kredite zur Verfügung stellen. Für denjenigen, der was Tolles produzieren möchte, aber nicht über die Zahlungsmittel verfügt dafür. Und andererseits, indem sie überhaupt den Zahlungsverkehr ermöglichen, der das ganze den ganzen wirtschaftlichen Prozess am Laufen hält. Ja. Das führt mich zu einer sehr grundlegenden Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar, gibt es eigentlich einen Unterschied? Und wenn ja, was ist der Unterschied zwischen einem richtigen Unternehmen, das irgendwas herstellt, und einer Bank? Also der Bauer, der hat halt Körner, streut die aufs Feld, dann kommen mehr Körner raus. Die Bank hat Geld, streut die in den Markt und dann kommt mehr Geld raus. Ja. Ist das das Gleiche? Man könnte noch eine parallele Frage dazu stellen. Warum müssen Banken eigentlich auf ihre Geschäfte keine Mehrwertsteuer zahlen? Wird ja immer wieder gefordert. Ja, alle anderen müssen Mehrwertsteuer zahlen, nur die Banken nicht. Das ist so ein bisschen etwas grob simplifizierend könnte man das auch nennen, diese Argumentation. Sie können Bankprodukte nicht konsumieren. Das ist ja, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Die meisten anderen Produkte, die Sie haben, dienen dazu, Sie in irgendeiner Hinsicht glücklicher zu machen. Das heißt, Ihnen was zu essen zu geben, was zu wohnen zu geben, was zum Autofahren zu geben. Das heißt, also, letztendlich produziert die Bank die Finanzierungsströme, die sie brauchen, um das später zu realisieren. Das ist im Grunde genommen eine zweite Welt neben der realen Welt, die die Banken schaffen, weil wir in dem heutigen Wirtschaftssystem, in der realen Welt halt eben Zahlungsmittel dafür brauchen. Und die brauchen wir zu bestimmten Zeitpunkten. Nicht heute, sondern morgen oder übermorgen. Mhm. Und vielleicht kann diese gleichen Zahlungsmittel ja jemand anders schon nutzen, heute schon. Und diese Vermittlung, das übernimmt das Bankensystem. Also es sind keine realen Güter, die da entstehen, sondern es sind im Grunde genommen Zahlungsversprechen, die gehandelt werden. Und das ist ein Argument gegen die Mehrwertsteuer? Ja, natürlich, weil solche Zahlungsversprechen natürlich immer hin und her gehandelt werden, ohne dass jemand irgendetwas davon hat. Die Mehrwertsteuer ist letztendlich eine Steuer darauf, dass jemand etwas konsumiert. Ach so, also auf ihren Konsum. Mhm. Ja. Deshalb zahlen sie auch Firmen nicht. Wir haben da auch ganz andere Aufgaben im Bankenapparat. Der Bankenapparat soll dafür sorgen, dass dieses Kapital, was da existiert, was investiert wird, was dann später mal zu Konsum führt, dass das möglichst effizient verteilt wird. Dass das also genau da arbeitet, wo es den Menschen den größten Nutzen erzeugt. Dieser Prozess, wenn Sie da plötzlich 20% Mehrwertsteuer drauf machen, dann haben Sie den Prozess in Beton gegossen. Ja, dann wird das Kapital nicht mehr dahin fließen, wo es den größten Nutzen erzeugt. Sie haben also einen gewaltigen Wohlfahrtsverlust, wenn Sie das machen. Okay, also wenn schon quasi bei dieser kleinen Börsenumsatzsteuer, über die wir im Moment reden, schon das verringert die Qualität dieses Prozesses. Und der Kern dieses Prozesses ist der Kapitalmarktpreis, der Zins. Weil Kredit, das meiste wird vom Kredit getrieben. Der Zinssatz, bei Aktien die Rendite, die für eine Investition gezahlt werden kann. Und dieser Preis muss möglichst präzise sein, weil der entscheidet nämlich darüber, zum Beispiel, wie viel Kapital jemand aufnimmt oder eben nicht aufnimmt. Ja? Und wenn dieser Preis nicht mehr alle Informationen enthält, weil zum Beispiel alle von so einer Steuer abgeschreckt werden, um zu handeln, dann ist die Verteilung des Kapitals schlechter und dann werden wir sehr viel ärmer. Mhm. Das ist so der Unterschied an der Stelle. Mhm. Also es ist ein vollkommen anderer Prozess. Es ist keine Besteuerung von Konsum. Da sind natürlich auch Transaktionen. Aber unser Mehrwertsteuersystem ist ja gerade heute so gebaut, dass man am Ende den Endkonsum besteuert. Und nur den. Und nur den. Auch wenn natürlich in allen Zwischenschritten, die auch erhoben wird, aber die wird dann eben wieder verrechnet. Linke Tasche, rechte Tasche. Das ist die Vorsteuer, da machen wir einen Vorsteuerabzug. Gilt auch für Investitionsgüter. Natürlich, wenn Sie ein Investitionsgut verkaufen, so ein bisschen ähnlich wie in Bankgeschäften. Ja, da wird ja auch nichts unmittelbar konsumiert. Aber darauf ist Mehrwertsteuer fällig. Aber dieses Investitionsgut geht dann ja auf in der Produktion von Gütern, die am Ende irgendjemand konsumieren möchte. Ja. Und das heißt also, die Mehrwertsteuer, die ich gezahlt habe auf das Investitionsgut, wird dann als Vorsteuer später wieder abgezogen. Ja. Und am Ende zahlen sie auf die Güter, die im Konsum verkauft werden. Also ist eigentlich der Ansatz hinter der Mehrwertsteuer der, dass man die Steuer so spät wie möglich in dieser ganzen Kette erhebt, weil man da ja dann die Dynamik des Marktes nicht mehr mit ausbremst. Genau, weil wenn ich mein Brötchen gegessen habe, dann war es das halt mit dem Brötchen. Also die Idee ist grundsätzlich, dass wir den Konsum besteuern. Das ist ja am Ende. Also wenn und jemand nicht den Handel. Und nicht den Handel dazwischen. Ja, natürlich wird die Steuer tatsächlich schon vorher erhoben. Das heißt, eine Mehrwertsteuer ist fällig, auch wenn Sie ein Investitionsgut verkaufen. Aber es kann aber derjenige, der das bezahlt hat, kann das dann eben später verrechnen gegen die Steuer, die er an anderer Stelle dann zahlt. Ne? Mhm, okay. Wir sollen so langsam aber sicher dann mal doch Richtung Ende kommen. So ein paar Themen haben wir noch, ein paar kleinere, denke ich. Das eine ist, wir haben vorhin über international agierende Banken geredet. Welche Gesetze gelten denn für diese Banken? Zunächst einmal gelten natürlich nur nationale Gesetze, es gibt keine internationalen Gesetze. Eben. Aber speziell im Bankenapparat ist das nicht ganz richtig. Wir haben zunächst mal auf europäischer Ebene Richtlinien, die in Gesetze umgesetzt werden müssen. Das kann erzwungen werden. Und wir haben auch eine Tendenz dazu, eine europäische Gesetzgebung zu schaffen, die unmittelbar für die Banken gilt. Mhm. Es gibt aber noch eine Ebene darüber, das ist die globale Ebene. Und nach den Krisen, nach den ersten großen Bankkrisen in den 80er Jahren, haben sich die Regulierer von Banken zusammengefunden, haben gesagt, wir arbeiten mal drüber, wir treffen uns mal, so die Regulierer aus den wichtigsten Industrienationen. Die haben ein Komitee gegründet, damals gegründet von dem Präsident der Bank of England, einem Herrn Cook. Deswegen ist das Cook-Kommission. Er ist aber schon lange her. Sie kennen die Cook-Kommission, die heißt heute Basler Ausschuss. Ach. Das ist der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht. Der ist angesiedelt mit seinem Sekretariat an der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel und hat inzwischen ganz viele Unterausschüsse, in denen ganz viele Einzelthemen bearbeitet werden. Da kommen also die Regulierer aus all diesen Ländern zusammen in Arbeitsgruppen und erarbeiten, ja, man könnte sagen, Regulierungskonzepte. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Art globaler Gesetzgeber. Kleiner Nachteil dabei, dem mangelt es an jeder demokratischen Legitimation. Insofern am Ende entscheiden die Parlamente immer noch. Aber wir haben ja das gleiche Problem in Europa. Die europäischen Institutionen haben ja auch einen ganz massiven Mangel an demokratischer Legitimation. Nichtsdestotrotz entscheiden sie und lassen sich dann nachher von den Parlamenten, die da überfordert sind, das alles dann absegnen. Sie äußern sich ja auch gelegentlich mal öffentlich in anderen Medien als Omega Tau hier. Ich habe kürzlich irgendwas von Ihnen in einem Spiegelartikel gelesen. Irgendein Zitat. Und da ging es natürlich auch um die Wirtschafts- und Staaten- und Finanzkrise, die wir ja gerade alle durchleben müssen. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach am Bankensystem ändern, um sowas zu verhindern, was wir da jetzt erleben dürften? Und zwar, da meine ich jetzt nicht nur diese Bankenkrise von 2008, sondern auch die jetzige Staatenschuldenkrise ist ja ein Problem, weil ja die Staaten bei den Banken Kredite aufnehmen und die Banken dann wieder Staatsanleihen, ist ja alles völlig miteinander verknotet. Ja. Ich meine, das ist ein riesiges Thema. Ja, jetzt wollen Sie natürlich die Weltformel. Ne? Nee, ist die mir schon ich klar. Ich will das trotzdem, also ich will das gern getrennt beantworten. Einmal für den Bankapparat und einmal für die Staatenproblematik. Ich denke, dass mehr Eigenkapital tatsächlich keine dumme Idee ist. Also diese Basel-III-Geschichte, dass man mehr Eigenkapital fordert, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das ist aber nicht die wirklich intelligente Antwort ist. Also ich sage das immer, es fehlt die systemische Antwort auf das systemische Risiko. Und ich denke, dass die systemische Antwort eher in einer Vielgestaltigkeit des Bankensystems liegt. Mhm. Das heißt also gerade so, wie wir das in Deutschland haben, ganz unterschiedliche Typen von Banken stabilisieren ein Bankensystem, weil die eben nicht gleichzeitig von der Krise betroffen sind, sondern zu unterschiedlichen Zeiten. Und das gilt auch zwischen den Ländern. Es ist gar nicht schlimm, obwohl die das in Brüssel ganz anders sehen. Ja, den EU-Institutionen. Es ist gar nicht schlimm, dass die europäischen Bankensysteme immer noch sehr unterschiedlich sind, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass man sich gegenseitig helfen und stützen kann. Und langfristig gesehen ist diese Vielgestaltigkeit meiner Ansicht nach auch viel kreativer, viel dynamischer, auch wenn es natürlich kurzfristig immer besser ist, wenn alles einheitlich ist, weil da hat man die geringsten Kosten. Das wirkt am dynamischsten. Langfristig stimmt das überhaupt nicht. Also ein gewisses Maß an Vielfalt sollten wir auf jeden Fall bewahren in unseren Bankensystemen, damit die stabiler bleiben. Das ist das Erste. Zur Staatsschuldenkrise. Wir brauchen eine europäische Ordnungspolitik, die sich an bestimmten Grundprinzipien orientiert. Und die Grundprinzipien haben wir eigentlich vereinbart, aber wir haben sie alle gebrochen. Ja, klar. Und da müssen wir wahrscheinlich hin zurück. Und spielen Banken da eine Rolle mit? Also haben Banken zu bereitwillig Ländern Kredite gegeben, von denen sie genau wussten, dass das eh nichts taugt, weil vielleicht das Land auch too big to fail war? Also ich versuche den Bezug zur unserer Bankendiskussion herzustellen. Also so wie die Politiker das darstellen, dass die Banken da schlicht an allem schuld sind, das ist vollkommener Blödsinn. Ja, also die Banken haben wenig Schuld daran, wenn Staaten sich über die Gebühr verschulden. Richtig ist das natürlich viele Investoren, aber das sind eben nicht nur Banken, sondern auch ganz andere Hedgefonds, alle möglichen Investoren, auch Staatsfonds. Ja, die haben sich das System angeguckt und haben sich überlegt, da steht zwar no bailout, das heißt also kein Land haftet für das andere. Ja. Da steht zwar, Europäische Zentralbank ist unabhängig und nur dem Geldwert verpflichtet. Aber die tatsächlichen Machtverhältnisse sind anders. Wenn du genau auf die Entscheidungsgremien guckst, stellst du fest, dass du da Mehrheiten hast, die etwas anderes wollen. Also gehen wir da mal von aus, dass die tatsächlichen Machtverhältnisse im Europäischen Zentralbankrat, in den europäischen Institutionen so sind, dass im Zweifel diese ordnungspolitischen Prinzipien ausgehebelt werden. Und dann hat man eben investiert und hat darauf gewettet, dass im Zweifel schon die diese Länder gerettet werden und hat denen deswegen zu billig das Geld gegeben. Das war natürlich für Länder wie Griechenland mit dem politisch-sozialen System, das Griechenland nun mal hat, was sich auch nicht so schnell ändern wird, das war natürlich pures Gift. Aber zunächst einmal liegt die Verantwortung bei den Parlamenten, bei den Politikern, die zum Beispiel dann, als die Krise dann kam, eben anstatt zu sagen, jetzt gilt eben keine Haftung, dann gesagt haben, ja, in der Krise ist alles egal, was wir vorher gesagt haben, wir retten jetzt doch. Klar. Ich vermute mal, dass die Staatspleite von Griechenland zum richtigen Zeitpunkt gut organisiert die billigste Lösung überhaupt gewesen ist. Und ich vermute mal, dass die Reformen in Spanien, in Portugal, in Italien eine enorme Beschleunigung bekommen hätten, denn keines dieser Länder muss ja pleite gehen. Das ist ja vollkommen überflüssig. Ja. Griechenland, denke ich, sind wir schon lange über die Schwelle. Das heißt, die Pleite, die jetzt in mehreren Etappen gespielt wird, die ja stattfindet. Ja. Insolvenzverschleppung. Ja klar, aber wir haben ja mehrere Schulden. Wir haben jetzt schon den zweiten Schuldenschnitt. Der erste war der sogenannte Freiwillige, am Ende doch erzwungen der privaten Gläubiger. Jetzt haben wir diesen sogenannten Schuldenrückkauf, was aber ökonomisch genau das gleiche ist wie ein erzwungener Schuldenschnitt. Es ist gar nichts anders. Und wir werden noch einen dritten mindestens kriegen, was vielleicht auch noch mal einen vierten irgendwann mal. Also da ist mit der Pleite, ist offenkundig Hopfen und Malz verloren. Ich weiß nicht, wie es in Zypern ist, aber ich vermute es ähnlich. An was arbeiten Sie denn hier so in Ihrem Institut? Mit was beschäftigen Sie sich? Oh, das ist ein breites Spektrum, weil ich meinen Mitarbeitern auch sehr viel Raum lasse, womit sie sich beschäftigen wollen. Ich persönlich habe mich in der letzten Zeit beschäftigt mit der Frage, wie transparent Vorstandsgehälter sein sollten. Da gibt es ein Vorurteil, das besagt, die sollen so transparent wie möglich sein, vor allem bei Banken, damit man kontrollieren kann, welchen Anreizen die ausgesetzt sind. Ich habe da ein kleines Problem. Ich weiß, dass bei einem bestimmten Verschuldungsgrad die Aktionäre ein Interesse haben an hohem Risiko. Das heißt also, je transparenter die Vorstandsgehälter sind, umso besser können die Aktionäre ihren Risikoanreiz ins Verhalten der Manager hinein transportieren. Und das möglicherweise gar nicht so gut ist, wenn die Vorstandsgehälter so schrecklich transparent sind. Also der Versuch, mit ökonomischen Mitteln gängige Vorurteile zu unterlaufen. Ich habe eine andere Studie, die sich damit beschäftigt, zu versuchen zu erklären, wie bestimmte Kreditverträge, in dem Fall Bausparverträge, die wir bisher nicht wirklich verstehen, wie die eigentlich ökonomisch funktionieren. Warum die eigentlich gut sind. Eigentlich ist es klar, ein Bausparvertrag gilt als ein Anachronismus in der finanzwirtschaftlichen Literatur. Das ist vollkommener Blödsinn. Man weiß gar nicht, warum das existiert. Wenn man dann die tatsächlich anguckt, stellt man fest, das existiert wunderbar und funktioniert wunderbar. Und die Ausfallraten bei Bausparkassen sind erschütternd niedrig. Und das muss ja irgendeinen ökonomischen Grund haben. Und den versuchen wir zu erforschen. Weil das ist auch hier wieder im ziemlich krassen Kontrast zu der gängigen Lehrmeinung in den Wirtschaftswissenschaften ist. Ich habe jemanden, der sich damit beschäftigt, wie ausgefallene Kredite wiederverhandelt werden und wer da welche Werte bekommt. Ich habe eine andere Studie, die ein anderer Mitarbeiter beschäftigt sich mit der Frage, wie Kapitalmarktpreise auf Ratingveränderungen reagieren. Also dieses AA Plus. Genau, wenn dann Downrating ist, welche Wirkung hat das? Ja. Vollzieht das Rating nur nach, was schon sowieso schon bekannt ist, oder treibt das Rating den Markt tatsächlich? Solche Aspekte spielen dabei eine Rolle. Also Sie sehen, es ist ein ganz breites Spektrum von verschiedenen Themen. Und das Schöne an der Universität ist, man hat halt die Freiheit, sich solche Themen zu suchen. Und wenn man den dann intellektuell reizvoll findet, dann beschäftigt man sich damit. Ja. Ja, wir hatten ja zum Thema breit auch noch eine ganze Reihe Fragen Richtung Börse, Richtung Kapital, Aktienmarkt, Richtung Banken und Staaten. Also das insbesondere, wo der DAX am Ende des Jahres steht. Das, ja, absolut. Ja, das ist ja jetzt auch kein Problem, weil das Ende des Jahres ist ja nicht mehr weit. Also die paar Tage sollten Sie ja schon irgendwie vorhersagen können, oder? Vor allem, das können ja dann nur wir nutzen, weil veröffentlicht wird die Episode ja erst später. Das wäre dann nur für uns. Ja. Wissen Sie, ich bin hoffnungsloser Theoretiker. Ich habe ein Problem. Ich weiß noch nicht mal, wo der DAX heute steht. Was ich ungefähr weiß, aber nur in der Größenordnung. 7,5 oder sowas, oder? Was ich damit sagen wollte, ist, dieses Thema ist extrem breit und wir werden sicherlich in irgendeiner Form sicherlich auch nochmal eine Episode machen müssen zu diesen ganzen Anlageformen. Also was sind Derivate, was sind Hedgefonds, dieser ganze Kram, den man immer hört, wovon ich null Ahnung habe. Ja, oder auch einfach was zum Thema Börse. Genau, das hätten wir vielleicht heute noch irgendwie mit unterbringen können, aber dann wäre das Ganze explodiert. Okay, ich denke, das macht gut Sinn, das zu trennen. Von der Stoffmenge her war das ist eine ganze Menge, oder? Genau, das würde ich auch sagen. Also, wenn sie das alles verdaut haben, dann haben sie was geleistet. Genau. Ja. Gut, okay. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Vielen Dank. Dann nehme ich jetzt mal glücklich dieses Ding hier Sie ab. Müssen noch Ade sagen. Achso. Die Hörer. Wie macht man das am dümmsten? Sie sagen jetzt einfach, tschüss. Also, tschüss, auf Wiedersehen. So, das war's mal wieder. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Hans-Peter Burghoff dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit uns zu unterhalten. War natürlich auch schön, dass wir ihn da direkt besuchen kommen konnten. Stuttgart, ne? Macht das Ganze natürlich auch deutlich angenehmer, als immer alles per Telefon aufzunehmen. Wir bedanken uns auch natürlich wie üblich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr dürft euch wie immer äußern über die üblichen Kanäle. Ich wiederhole sie jetzt heute zur Abwechslung mal nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0. Was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.